Ja, moin Leute, grüßt euch, willkommen zurück zu den Dorfschönheiten. Live aus dem Auto. Peter trinkt noch ein Schlückchen. Brum. Moin Peter. Hallo Robert, willkommen in diesem Gefährt und Leben wieder. Im Podmobil. Im Podmobil. Hier gibt's im ordentlich. Podracer. Hier gibt's ordentlich. Im Podracer, stimmt. Eigentlich perfekt. Wir sind im Podracer, so nennen wir den jetzt. Genau. Und ihr hört es natürlich, Nebengeräusche sind heute erstmal nicht auszuschließen. Sind real, wir machen heute eine Bootstour. Auf jeden Fall. Nicht. Wir sind heute mal wieder auf dem Weg zu etwas Interessanten, aber dazu später mehr. Wir haben noch ein bisschen ein Vorgespräch für euch natürlich. Ich stehe jetzt unter einem Einfluss. Ich habe gerade in meinem Leben mein erstes Lordi-Album gehört und dann gleich mal damit zu starten. Peter, wir haben jetzt ein Lordi-Album gehört und das nicht ohne Grund, denn Peter hat was vor. Genau. Bei mir wird sich in nächster Zeit am 14.03., um genauer zu sein, Schneeblutag, werde ich nach Leipzig fahren zum Lordi-Konzert. Ich habe es ja damals im Podcast schon mal gesagt, als Robert die Fassung entgleist ist sozusagen. Könnt ihr euch nochmal nachhören? Als ich plötzlich begeistert von Lordi erzähle und Robert sagt, ich kann es gerade nicht fassen, dass wir über Lordi reden. Ja. Das geht mir noch mal durch den Kopf. Und ja, wie ist es dazu gekommen? Das kann man ja kurz beleuchten. Irgendwie habe ich die Tage das Verlangen verspürt, Lordi zu hören. Also ich habe es ja damals schon gesagt, dass ich eine richtig krasse Phase hatte und immer mal wieder die CDs wieder raushole und dachte so, ey fuck, irgendwie habe ich gerade richtig Bock, die alten Songs mit zu krönen und nochmal richtig Gas zu geben und auf die alten Zeiten sozusagen, und habe mir die nochmal vorgenommen und gehört und dann dachte ich so, ey Mensch, du hast jetzt jahrelang nichts mehr von denen gehört. Gibt's die überhaupt noch? Was ist da eigentlich los? Und daraufhin begann so meine Recherche. Und ja, habe ich einfach mal im Internet geguckt, so was geht ab, und habe gesehen, okay, aktuelles Album, hä, die gibt's noch? Ich habe gedacht, die haben es schon längst aufgelöst oder sind nicht mal auf Tour, keine Ahnung. Und das war für mich die große Überraschung, dass die gerade ein Album rausgebracht haben, und dann höre ich da so rein auf YouTube und denke, what the fuck, was machen die da gerade, was geht da ab? Also ich habe es ja damals schon für ihren Stil einfach gefeiert, so diesen Hardrock bis Metal-Stil, und dass sie sich nicht so ganz ernst nehmen. Und jetzt haben die einfach mal so ein neues Album rausgehauen, jetzt 2020, top aktuell. Ihr hört's von uns zuerst. Nein, Quatsch. Natürlich durch die Medien, durch Lordi selbst. Die Killection nennt sich das. Und ich dachte so, hä, Killection? Die hatten doch schon mal ein Best-of-Album rausgebracht. Und das nannte sich damals The Sharpest Cuts, glaube ich, oder so nannte sich das Best-of-Album, was sie mal rausgebracht haben. Und dachte so, hä, jetzt schon wieder eins? Was soll denn das? Haben die so viel geilen Scheiß in der Zwischenzeit gemacht? Das hätte ich doch mitbekommen. Und jedenfalls habe ich festgestellt, es ist eher ein fiktives Compilation-Album. So steht es auch sogar drauf. Ja, a fictional Compilation-Album ist das der Untertitel quasi. Genau, und da haben sie im Endeffekt sich einige Hits so der 70er, 80er, 90er Jahre noch fast. Ja, 90er doch, nicht so 90er, 70, mit 80er, ein bisschen 90er noch. Haben sie sich so vorgenommen und haben die so parodiert in ihrem Stil. Also man hat da wirklich Einflüsse, das hört man eindeutig raus, ob das nun Thriller ist, den Song haben wir gerade nochmal gehört. Ja. Beat to the Honey, der übrigens auch, ich habe mal geguckt, wer den geschrieben hat, also zumindest im Booklet. Mhm. Wenn das die Person ist, die ich denke, dann ergibt sich natürlich dieser Einfluss auch total. Da steht nämlich Paul Stanley drauf. Und Paul Stanley ist doch von Kiss der Gitarrist, wenn ich mich nicht irre. Ja. Der Sänger, Paul Stanley. Auf jeden Fall, ja. Wenn das der Paul Stanley ist, was eigentlich nicht so abwegig ist, weil ich glaube, die hatten schon mal mit Kiss zusammengearbeitet bei anderen Alben. Ja. Dann ist das absolut unverwechselbar episch. Und episch. Klar, wo dieser Einfluss herkommt bei dem Song. Ja. Also das könnte auch bald so ein halber Kiss-Song sein, finde ich so. Also im Refrain hört man das extrem viel. Ja, das stimmt. Und da ist so vom Text her, ich habe es vorhin schon zu Robert gesagt, also den Text, ich weiß nicht, was es mit Lordi zu tun hat, weil sonst hast du immer irgendwas mit Evil, Monster oder irgendwelchen Kram drin, so typische Floskeln. Hell. Es gibt halt so das Lordi-Vokabular, was du eigentlich in jedem Song dann hast. Und in dem Fall ist es eigentlich wie so ein Love-Song gemacht. Also du hast zwar noch diesen Offsprecher, der schöne, so einen Thriller erinnert. Ballade auch. Na? Powerballadenmäßig. Aber sonst, keine Ahnung, aber ich feiere den Song absolut. Das ist so mein Hit der letzten Jahre. Und ich muss eben auch sagen, als ich dieses Album gehört habe, habe ich so echt, ich habe mich seit langem nicht mehr so erlebt. Richard saß daneben übrigens, Rick Hart, unser guter Freund. Grüße gehen raus, wir versprechen genau, nichts. Wir grüßen und Rick Hart. Da saß er daneben, hat mich so richtig erlebt, wie ich bei jedem Song so richtig mich drauf gefreut habe, was kommt als nächstes. Ja. Weil die wirklich weißt bei diesem geile, Album bunte Mischung ist. Genau, absolut überraschend. So. Und du hast da richtig Freude dran zuzuhören, also wenn du da Bock drauf hast. Ich weiß nicht, wie es dir ging, Robert. Robert hat ja jetzt so halb genötigt damit. Aber ich glaube, so ein bisschen Bock hat es auch drauf. Was kommt als nächstes? Ich denke, mein Interesse hat man gemerkt. Ja. Weil ich muss sagen, das ist ein sehr, sehr überraschendes und interessantes Album. Und der Respekt vor dieser Band ist für mich einfach nur gestiegen, weil ich jetzt wirklich begriffen habe, dass sie das halt alles richtig schön mit einem Augenzwinkern, so ein bisschen, was Christian Steifen für die Schlagerszene ist, sind die halt für die Metal-Szene. Stimmt, so ja. Auch, gell? Also das ist schon, weil das halt so cheesy Bullshit ist, aber auch so mit einem hohen Production-Value und richtig geil gemacht. Und wie ich zu Peter vorhin sage, die Soli sind auf jeden Stil angepasst und vorne gerade so durch eine super epische Schlucht durch, Alter. Krass, und einfach nur mega, ey. Also ich empfehle euch den Song Zom Bimbo, den finde ich bis jetzt am besten. Der ist richtig geil. Disco-Song. Da wir auch einfach mal die Bäume alle irgendwie schon richtig gut, ja. Ja, sorry, wir sind gerade abgelenkt, weil wir fahren jetzt Jurassic Park. Okay. Aber dazu später mehr, wenn überhaupt mal. Und ja, Leute, ey, ich bin einfach nur begeistert und dass Peter da hinfährt, finde ich ja noch geiler irgendwie. Das war für mich jetzt wie so ein Zeichen. Also ich bin selten spirituell oder sowas, gell? Aber in dem Moment dachte ich, okay, also das war so, es hat so richtig zusammengepasst jetzt. Ich habe so gedacht, okay, ja. Ich hatte von mir aus irgendwie aus nichts dieses Bock drauf, wieder die alten Songs zu hören. Ja. Dann komme ich von mir aus auf die Idee zu recherchieren, merke, die haben ein episches Album released, ja. Feiere dieses Album von mir aus, weil ich es geil finde, einfach nur, kauf mir das spontan, höre es mit einmal durch, feiere das bis zum Ende, also feiern habe ich habe viel gefeiert in letzter Zeit, wie ihr hört, über Lordi. Und dann denke ich so, Mensch, die sind doch auf Tour, habe ich gerade gelesen. Ja. Also das war vorne gleich drauf. Und denkst du, mal gucken, sind die vielleicht mal in der Nähe? Und lese einfach nur 14.03. aktuelle Tour in Leipzig. Und dann gucke ich in den Kalender, denke so, ja, unter der Woche, weiß ich nicht. Gucke in den Kalender, was ist der 14.03. ein Samstag? Und dann kam noch der letzte Fakt, der mich noch überzeugt hat, der Preis. Echt? Dann habe ich geguckt, was kosten die Tickets und denke so, ja, das wird bestimmt mittlerweile teuer sein bei denen. 27,40. Geil. Leipzig, Hellraiser. Geil. Also, vielleicht sehen wir uns dort, Leute. Ihr habt noch Zeit, Tickets zu kaufen. Die Folge kommt noch rechtzeitig vor dem Konzert. Und dann können wir einfach nur mal richtig durchdrehen bei Lordi. Geil. Also, wer Bock auf ein richtig schönes Retro-Album hat, ich glaube, da werdet ihr abgeholt. Ich bin richtig getemptet, Sandra zu fragen, wenn wir da Zeit haben, weil Sandra fand ja Hard Rock Hallelujah damals auch mega, ob die da Bock hat, da mitzukommen. Ey. Muss ich echt mal überlegen. Also Rick Hart kommt auf jeden Fall mit. Das war für mich eigentlich schon der erste Moment, jetzt wo du auch sagst, dass du es geil findest. Also Rick Hart sagt, der ist eigentlich überhaupt nicht seins, die Mucke. Ja. Aber er hörte das Album, hat gesagt, ey, irgendwie hast du mich gerade ein bisschen überzeugt mit dem Ding. Was man noch betonen muss, sich das zu geben. Ja. Was man noch betonen muss, das Album ist so eine fiktive Radiosendung. Das ist auch eine geile Idee, ja. Muss ich sagen. Es hat auch so ein bisschen einen Tenacious D-Vibe dadurch, auch immer mit diesen kurzen Intermezzos dazwischen. Definitiv, ja. Der Sprecher ist auch verdammt lustig, habe ich schon gesagt. Ja. Der erinnert wirklich extrem an Jack Black, so wie er Wörter betont. Anywho! Ja. Stimmt. Und dieses Kratzige dazwischen. Da sind schon wieder geile Ideen eingeflossen. Ja, ist richtig lustig. Also wenn man dann allein solche Texte liest wie I dug a hole in the yard for you und der Text dann einfach nur geht so you won't break my heart. Deswegen hat er dafür hat er das Grab ausgehoben. Richtig stark, ey. So, es hat immer dann noch so einen leichten Herzschmerz-Vibe. Ja. Aber trotzdem so eine subtile Drohung und dann noch so ein Halloween so nach dem Motto noch so ein richtig gut. Das auf jeden Fall. Also Horrorfans werden auf jeden Fall auch abgeholt. Ja. Oder Orgelfans. Classic Horror Fan. Classic Horror, ja, das muss man dazu sagen. Ja. Nicht so ein, wie sagt man, wenn dir der Schreck ins Gesicht springt. Scare Jump. Damals so Horrorfilme noch Suspense waren und nicht. Genau. Nicht so ein Scheiß wie heute. Ja. Wie krass das hier aussieht, ey. Nicht so 0815 Horror. Ja. Nee, Leute, ey. Also ihr merkt, ich bin extrem gehypt. Also Empfehlung, Lordi. Definitiv, ey. Lordi, das Album Collection. Collection. The Fictional Compilation Album. Achso, und noch zum Design vom Cover, muss man noch sagen, oder zum Rest. Das gefällt mir auch gut. Diese ganzen Titel sind natürlich auch im Stil so von alten Bandnamen und so gehalten. Ja. Also auf dem Album. Und genau, was ich noch sagen wollte, im Booklet, im Endeffekt drin, hat man dann noch so fiktionale Alben. Genau. Von dem sie eben so schreiben hier. So Albumcovers. Genau. Also. Die dann wirklich auch so im Disco-Stil gehalten sind oder was weiß ich, an irgendwelche großen Gitarristen aus den 70ern oder sowas erinnern. Also dann orientiert sind an alten Albencovern im Endeffekt. Und ja, da wird dann eben so fiktiv dann auch gesagt, ja, dieser Song wurde entnommen von dem Album von 1979, wo es Lordi noch gar nicht gab. Gell? Ja. Und die haben sich halt eine Backstory geschrieben. So. Ja, also das ist richtig gut. Das hat so ein richtig schönes Konzept, finde ich, das Album. Ja. Das Konzeptalbum, was funktioniert. Ich bin normalerweise kein Konzeptalbum-Fan. So, ich finde Le Frisur von Die Ärzte finde ich schrecklich zum Beispiel. Hm. Ja, ich finde das, also das ist richtig gut geworden. Auf jeden Fall. Gerade Tour, ja. Ordentlich Lob. Tenacious D geht wieder auf Tour, gell? Mit der Postapokalypto-Tour. Ja. Die kommen auch nach Deutschland wieder dieses Jahr. Da muss ich glaube ich nochmal gucken. Postapokalypto. Das Album. Fight to prevail. Das Album habe ich mir auch noch nicht so richtig durchgehört. The Holy Grail. Ey, Leute, Postapokalypto, bitte einfach mal angucken. Bei YouTube, komplett kostenlos bei YouTube zu sehen. Geile Serie. Habe ich auf jeden Fall mal so das ein oder andere Video gezeigt davon. Mit dem im zweiten Video, wo der Crack-a-Lack-a-Ding-Dong kommt. So ein Drache, der eigentlich nur ein riesiger Penis ist. Das ist auch stark. Und der Name Crack-a-Lack-a-Ding-Dong. Ich liebe die Kunden, ey. Das ist so unnormal gut. Das ist mega stark. Der Crack-a-Lack-a-Ding-Dong. Crack-a-Lack-a-Ding-Dong. Ding-Dong, nicht Ging-Gong. Ja. King-Kong. King-King-Kong. Ja. Oder King Kango. Richtig gut. Nur mal das Knowledge nochmal gedroppt, schnell. Geil. Also, da muss ich nochmal gucken. Ich habe eine Empfehlung. Ich habe entdeckt, auf Maschine TV hat. Was? Maschine TV, das ist so ein YouTube-Channel. Ah, okay. Da hat. Gibt es quasi eine Folge 0 von einer Show, Bumm-Show genannt, wo David Kromer und. Wie heißt er? Tommy Krabbeis. Eine quasi wie so ein Piloten Test gemacht haben. Er geht so eine Stunde und da holen sie wieder ein paar Anekdoten raus, wo ich mich nur bepissen könnte. Mhm. Ich habe gepisst, ich habe wirklich geflennt. Da reden die über, Tommy Krabbeis war in einer, da hat er auch ein Buch geschrieben, habe ich mir jetzt bestellt, ist gestern angekommen. Ich bin gerade im Tommy Krabbeis-Hype, muss ich jetzt wirklich so sagen. Das war beim letzten Mal schon. Ich bin richtig drin. Das finde ich toll. Ich liebe den Dude, ich habe den schon immer geliebt. So, ich lerne den nur immer mehr zu schätzen, den Typ. Ich habe gesehen, dass der erzählt zum Beispiel eine Geschichte von damals, wo er erkennt, die machen so einen Einspieler von einer Puppe. Also so ein Puppenspiel. Und ja, die Vorgeschichte ist jetzt nicht relevant, weil die haben nämlich mal einen Puppen... Ich erzähle sie trotzdem jetzt. Die haben nämlich ein Video gemacht, ein Musikvideo für Schandmaul mit Puppen, wo die Sänger und so weiter quasi... Also quasi wie so ein bisschen wie bei Land of Confusion, wo die auch das mit Puppen gemacht haben. Das Video von Land of Confusion von Genesis. Ich weiß nicht, ob du dich dran erinnerst. Das ist so mit Puppen gemacht. So ein bisschen wie damals dieser Gerd-Song. Hm? Ich erhöhe euch die Steuern. Ja. Das so eine Puppe war. So ähnlich haben die das gemacht. Und dann haben die noch im Hintergrund Backstage ein Video gedreht. Einfach so, weil die sind so kreative Leute. Die machen einfach mal die Kamera an und filmen einen Sketch. Ja, die haben krass Ende aus Mickey Mouse. Hm? Und dann war einer zum Beispiel, diese Arschlöcher da vorne, diese Arschloch, diese mit seinem Graffit-Bass. So, und dann hat halt Tommy Krabbeis von den zwei Franzosen erzählt, die er in seinem Leben kennt. Und zwar war er ja mal Stuntman in einer Westernstadt. Hm. Dieser Typ, was der alles gemacht hat. und wundert da auch nichts mehr, ist und so da war einer, der hat so ein Franco-Kanadier, der hatte so eine relativ aggressive Art, was ist mit dir? Und so. Der hat so geredet halt. Und Das ist quasi, die Figur ist entstanden aus einer Mischung zwischen diesen Typen, der so so richtig, so wie du es dir vorstellst, redet. Und dann gibt's noch, dann hat er erzählt, wie er von einem Caterer, der auch dort gearbeitet hat, der hat gekocht quasi fürs Personal in dieser Westernstadt. Das war auch so ein Jean-Luc hieß der. Das war auch so ein, wie der Krabbe ist, das auch erzählt. Und dann, wie er so, er ist dann ein bisschen ruhiger gewesen und der hatte aber so diese Deutschland, diese deutschen Hass-Attitüde, die diese Figur auch hat. So, das ist quasi eine Kombination aus diesem lauten Typen und diesem, der einfach nur Deutsche hasst. Und er so, und wie er dann so erzählt, dass er ihn gefragt hat, der Tommy, hat dir die Essen geschmeckt? Ja, das Essen hat geschmeckt, war in Ordnung. Ja, hab ich reingeschießt. Wenn die dazu kommt, hab ich reingeschießt. Das ist ja... So, diese scheiß Deutsche. Das ist so großartig. Das so nach dem Motto, aber so Vortrag hab ich reingeschießt. Ja, diese Deutsche schmecken Unterschied nicht. Hab ich reingeschießt. Hab ich meine Arsch drüber gehalten, hab ich reingeschießt. So, ey, wie der das erzählt, ich habe mich bepisst vor Lachen. Ich habe geplagt, Sandra ist aufgewacht, ja, weil ich so laut gelacht habe, die schläft dann, ich gucke viel YouTube im Bett. So, nachdem ich gelesen habe, Leute, diese Typen, unnormal. Fakt ist, Tommy Krabbeis wird zurückkehren mit der Boom-Show. Die Frage ist, ob es auf Rocket Beans, also er hat es bestätigt, auch er bestätigt es in dieser Show. Und weiterhin muss ich erzählen, dass Tommy Krabbeis jetzt auch streamt auf Twitch. Und zwar habe ich am Mittwoch seinen ersten Stream geguckt. Und richtig geil, also hat dann viel erzählt und dann noch so ist auch so aufgegangen, auch so hat dann noch so ein paar Fragen beantwortet und ist auch auf übelst viel von mir eingegangen. So, so da waren so, was weiß ich, 100 Leute waren da im Stream drin. So, und er so, ich so, hab dir mal überlegt, David Krummer zum Geburtstag einen Wassertank aus dem Wohnmobil zu schicken. Und dann hat er sich übelst bepisst, ja, geile Idee und so. Ey, das fand ich cool. So geil. Und dann, ja, ich bin ja eigentlich nicht so der gute Gitarrist. Und dann macht er sich so ein Playback an und spielt da ein Solo dazu. Und da siehst du halt genau, ja, okay, als Gitarrist siehst du ja, auf welchem Schema er so spielt. So. Mhm. Und ich so, und er so, ja, und jetzt habe ich meine ganzen Standards durch und jetzt fange ich einfach wieder von vorne an. Und hat dann nochmal diese, und jetzt kommt nochmal das hier und dann das hier. Ey, das war so lustig, ey. Und ich dann so, Pentatonic for the win. Und er hat sich übelst bepisst nochmal. Es war so lustig. Es war so ein lustiger Abend. Das waren so auch nochmal richtig angenehme, so anderthalb Stunden. Ey, das war so fucking lustig, ey. Das hat klingt, so Spaß gemacht, ey. Das klingt so richtig nach Lagerfeuerstimmung. Ja, so. Jetzt setzt sich einer hin mit der Gitarre, legt los und hat noch so ein paar Gags drauf oder so. Aus der Situation ergeben sich wieder neue Witze. Ja. Und genau so war's. Cool. So eine übelst kleine, aber nicht toxische Community. Das war richtig, richtig lustig. Und so, ey, das war, also kann man nur empfehlen. Also, deswegen am besten folgen auf verschiedensten Plattformen, zum Beispiel Instagram und so. Und dann sieht man, ja, heute bin ich wieder bei, ich bin ja normalerweise nicht so der Twitch-User. Ich kann ja dieses Live nicht so leiden. Aber das hat mich so gehuckt, ey. Manchmal hat's was. Es kommt eben wirklich auf die Person drauf an. Ja. Es gibt so Leute, die filmen das mit Quatsch und Käse, wo du nur da sitzt und denkst, was will der mir jetzt gerade zeigen, gell? Oder warum soll ich dem zugucken? Das ist so ein Phänomen, was ich manchmal auch auf Facebook beobachte, dass Leute da irgendwelche Livestreams machen, wo ich denke, was soll das jetzt? Soll ich mal angucken, wie du auf Toilette gehst oder was? Und du merkst eben, dass der halt auch wirklich, dass dem Mumbai Beans wichtig war. Das merkst du einfach, weil sowohl in der einen Sendung, das ist auch quasi aufgezeichneter Stream, und das andere ist halt, war den Stream, den ich geguckt habe, der hat dann mittendrin dann aus der Kalten dann einfach gefragt, wer ist denn jetzt eigentlich von Mumbai Beans hier? So. Ah, okay. Ja, und hat dann gesagt, ja, wir wussten auch nicht, woran es lag. Wir hatten das eine mal richtig gute Aufrufzahlen und das andere dann 20.000. Und wir wissen selber nicht, was da passiert ist und so weiter und so fort. Wir vermuten, dass das mit irgendwelchen Großveranstaltungen parallel mit Fußball, ich glaube, da war Fußball-WM, so übereinander gelaufen ist und so weiter und so fort. So, und so nach dem Motto, so gefühlt sagt er so, man merkt richtig, wie das Thema für ihn nicht erledigt ist. Ja? Mhm. Also, und da merkt man auch so diese Community-Nähe und in diesem Rahmen möchte ich noch eine Fan-Doku über Tommy Krabbeis empfehlen, die auch auf Rocket Beans TV zu finden ist. Und zwar geht es da um den Weg, den Tommy Krabbeis mit Mara und der Feuerbringer hatte. Ah ja? Ja. Mhm. Auch halt, dass der Film halt wirklich an Kinokassen gescheitert ist. So. Da reden sie ja auch wirklich ganz offen drüber. Und da ist so ein Ausschnitt von Tommy Krabbeis in der zur, sieht man da, zur Premiere. Ja, mal sehen. Heute kriegt man den Saal voll. Mal sehen, ob es so bleibt. Also wo er das schon selber so sagt, ja. Mhm. Und sein Weg von Convention zu Convention, wie er da Werbung für das Buch gemacht hat, in 3 Jahren über 200 Auftritte mit dem Buch gemacht hat. Mhm. Ja. Das ärgert mich dann, sowas zu hören. Ja, ja so gut, aber man muss auch... Aber man muss auch mal gucken, gell? Die erzählen ja dann auch von denen, wie die Restrictions, die sie bekommen haben. Es muss ein Film, ich glaube, ab 6 sein oder so, wurde dann gesagt, musste das so, das merkst du dann halt. Er hat dann gesagt, ja, die Szene konnte ich dann nicht wirklich, die musste anders geschnitten werden, weil das wäre ja dann nicht mehr ab 6 oder ab 12 gewesen oder so. Und dann musste er das. Und es lief auch nur Vormittag im Kino, wo keiner ins Kino gehen kann, so mhm. von den wirklichen Fans und so. Aber dafür war es eben dann ein Erfolg an einem Blu-ray und DVD-Markt. Richtig krass eigentlich. Ja, das ist gut. Ja. Gut, dass er da jetzt halt noch so ein ja. bisschen Erfolg bekommen hat. Auf jeden Fall. Finde ich sehr gut. Ja. Eben, ich wünschte ihm das einfach auch. Und man merkt auch, wie krass der halt für seine Themen und für seine Sachen brennt und wie krass recherchiert das Buch ja auch ist. Es wird ja auch alles in der Dokumentation geht's ja eigentlich nur um Mara und der Feuerbringer. Und da geht's halt dann auch nach dem Motto, ja, ich habe dann eines meiner Skripte dann hingeschickt zu dem Professor und er hat alles rot markiert und hat geschrieben, ja, bitte nochmal überarbeiten. Okay. So, das ist halt wirklich so ein paar lustige Anekdoten und das ist geht so ein Stündchen, auch eine sehr interessante Doku über Mara und der Feuerbringer, also sehr interessant, kann ich nur empfehlen. Besteht in dem Rahmen, muss ich noch was anbringen, in dem Rahmen ist ja jetzt auch bestätigt, dass Mara noch eine Trilogie kriegt, also nochmal 3 Bücher. Ah ja. Ja, also bin ich sehr, das ging ja gut. Ich habe den zweiten jetzt angefangen, freue mich drauf, weil die gut geschrieben sind, die Bücher. Krabbeis schreibt einfach gut. Hm? Merkst du, der Typ schreibt gut. Der schreibt alles gut. Wenn du das sagst, da bin ich auch hooked drauf, das mir mal durchzulesen einfach. Ja, es ist einfach also, es ist auch lustig. Es ist auch einfach lustig. Und du machst so viele Querreferenzen auf alles und jegliche Popkultur. Und es macht einfach Spaß. Gerade, ich habe auch einfach nur Bock, den Mann zu supporten, sag ich mal. Bock, den Mann mal zu treffen. Und das natürlich. Aber was du jetzt eben gesagt hast, dass ihm Bombay Beans am Herzen gelegen hat, dass man das einfach gemerkt hat, dass das Gefühl hatte ich auch so ein bisschen, das ist mir gerade so hochgekommen bei der Gamescom, als ich mit ihm kurz geredet habe. Mhm. Und für mich war das ja so, ich kann ja mal meine Peinlichkeit rauslassen. Mhm. In dem Moment, ich wusste gar nicht, was ich zu dem sagen soll. Weil da kam so viel mit einmal im Kopf so, ich wusste gar nicht, was ich zu dem... Und das hast du ihm auch angemerkt und da merkt man einfach auch, dass das so ein menschennaher Typ ist. Der sagt dann so... Also ich habe so angefangen, ja, ich danke dir für so vieles, gell? Dann hat so das immer so leicht humoristisch aufgearbeitet und hat gesagt, ja, für so die Dinge, die ich mache, gell? Und dann habe ich gesagt, ja, genau, das meine ich. Und dann, ich wusste gar nicht so richtig, wo ich hin will, gell, weil mir ja. so viel im Kopf kam. Und ich wollte natürlich nicht dann so das typische Ding, ach, Bernd, das Brot bringen, so, weil das hasse ich, wenn Leute mit dem Ding ankommen, ja. bei dem Mann, weil der einfach so viel geilen Scheiß macht. Und dann fiel mir das wieder ein, so auf was ich eigentlich hin wollte. Und dann habe ich nochmal mit Bombay Beans angefangen, habe gesagt, das gucke ich gern und macht mir richtig Spaß. Und da hat er nicht damals auch zu mir gesagt. Hat er gesagt, ja, dann immer liken, angucken und sowas und ruhig teilen und wir müssen das groß machen. So. Und das kam mir gerade so wieder in den Sinn, weil du das auch gesagt hast. Und das war damals auch schon so, dass er dann, als er das von mir gehört hat, sagte, dann unbedingt liken, mach das kenntlich, dass dir das gefällt, so, dass wir das halten ja, können. Ja. Und da kam nicht schon so ein leichter so eine leichte Tendenz rüber, so nach dem Motto, ja, es läuft wahrscheinlich nicht so richtig. Es steht im Raum, ob das überhaupt noch weitergeht. So. Und da habe ich schon gesagt, was? Ja, war ich sehr überrascht, dass er das auch so die Sache ist eben, offen das kommuniziert ist nicht hat. Gell? Bombay Beans, sondern die sagen jetzt halt wirklich dann die Bumshow. So. Ja, natürlich. Ja. Und ist aber scheißegal, ey. Wenn die Dudes einfach ihre geilen Geschichten erzählen, so, dass der Typ keinen Podcast hat, gell. Naja, gut, das ist eine andere Geschichte. Kann man den eigentlich sonst irgendwie auf Patreon oder sowas supporten? Das weiß ich nicht. Patreon ist er, findet er nicht so geil. Okay. Patreon findet er nicht so geil. Ja. Der ist auch so community-nah und das finde ich einfach so krass von dem. Ich finde das so schade, dass so talentierte Menschen, dass sie so, gut, die sind halt nicht Mainstream. Gut, die haben ihr Lebensunterhalt und so und können das machen. Und ich meine, dreh mal in Deutschland den Film und dann auch noch in dem Maße, wie Mara unser Feuerbringer halt ist. So, mit diesen Schauwerten auch. Ich habe noch nicht geguckt, aber halt viel Material dazu gesehen. Die kriegen einfach, finde ich, zu wenig Anerkennung. So. Und ich finde es halt schade, dass dann immer gesagt wird, okay, Bernd das Brot. So. Und RTL Samstagnacht. Das ist so, die sind so vielschichtig und auch so umfassend talentiert. Also die können einfach auch so viele unterschiedliche Dinge, was ja auch immer beeindruckend ist eigentlich. Genau das, ja. Und solche richtigen Multi-Dudes. Und ich finde, Leute, supportet Tommy Krabbeis. Und ja, stark, Leute. Definitiv. Wir müssen einfach mal nach München fahren und zur Bummfilm. Wird einfach mal geklingelt. Das wäre interessant. Aber also das ist natürlich ganz schön anmaßend, da einfach hinzufahren. Moin, wir wollten euch mal besuchen. Wenn man das ermöglicht bekommt, dass man da mal reingucken kann in diese Produktionsabläufe und so, oder sich einfach mal das Studio angucken kann, weil ich ja auch ganz interessant finde, hat damals bei High Five TV, da haben wir schon erzählt, dass die ganz viel auch hier mit Nerf-Knarren rumballern. Das würde ich gerne mal sehen, einfach was die da für Parcours haben, wo die da rumballern, ob du noch ein paar Nerf-Pfeile findest und sowas. Ja. Übrigens auch Empfehlung, Halt-Tutorial von Tommy Krabbeis, hab's glaube ich irgendwann schon mal gesagt, das hat er damals bei High Five TV gemacht. Da ist mir die Kinnlade runtergefallen, weil ich dachte, man kann reden, als hätte man einen Hall auf der Stimme? Was? Wie hat das dann auch erklärt und wie man das machen kann? Das fand ich so überraschend und beeindruckend. Also das war schon ein tolles Ding einfach. Hätte ich nicht gedacht. Ja. Dass er das dann auch so community-nah dann wirklich auch umgesetzt hat und gemacht hat, fand ich einfach nur stark. Geil. Tolle Sache. Einfach nur toll. Also, Lobhudelei, Tommy Krabbeis, meine Damen und Herren. Peter, hast du noch was? Bei mir war das heute. Okay, war ganz aktuelle. Genau, weil, es sind 2 Wochen vergangen. Ja, es war jetzt nicht so viel Zeit. Genau, Peter ist gerade sehr busy gewesen. Wir sind alle gerade leider ein bisschen busy. Aber so ist das Leben. Aber there's more to come, Leute. C-U-M, more to come. Und damit leiten wir jetzt über auf unser heutiges Thema, denn genau. Wir waren unterwegs. Peter hat sich was für uns ausgesucht. Und zwar geht's heute wohin? Das habe ich auch schon mal angedeutet. Also wir sind heute wieder mit Geocaching auf Tour. Genau. Haben wir noch gar nicht gesagt. Und ich habe damals, glaube ich... Aber einen Titel habt ihr bestimmt gelesen. Das könnte sein. Ich habe damals, glaube ich, nach der ersten Runde habe ich dann erzählt, was alles noch so gibt, so einen Ausblick gegeben. Und da habe ich unter anderem auch erwähnt, deswegen heute dieses Ziel, es gibt auch Lost Place Caches. Also, dass man dann in alte Buden einsteigt sozusagen. Ich sage das immer so salopp, aber ich finde das cool. Und dass das dann mit irgendeiner Geschichte verknüpft wird, die ganze Nummer. Und zwar sind wir heute hier in der Nähe von Bad Blankenburg, ein bisschen südwestlich davon. Und haben uns da so ein ehemaliges Jugenderholungsheim ausgesucht. Das nennt sich Sorbitzmühle. Und dazu gibt's einen Geocache, der nennt sich Wo bist du? Der ist von dem Team, die Titanen genannt, ein Geocache-Team, die in Kreisen verdammt bekannt geworden sind. Einfach fucking Titanen sind. Genau, also die stehen wirklich mit Qualität für ihren Namen. Und das sieht man einfach auch am Qualitätsmarker Favoritenpunkte. Also jeder Geocacher, der einen Cache gemacht hat und Premium-Mitglied ist, kriegt immer pro 10 gefundenen Caches einen Favoritenpunkt, so ein Herz, ein Like, den er verteilen kann. Mhm. Und dieser Cache hat einfach mal fucking 423 Favoritenpunkte. Ist das viel? Das ist verhältnismäßig viel. Also ich gucke immer so, wenn ich jetzt nach coolen Caches gucke, so ab 50, so gucke ich. So, wenn die ab 50 oder über 100 sind, hast du meist schon eine coole Idee. Wenn du aber solche Zahlen hast, hier im dreistelligen Bereich schon Richtung die 500 gehen, dann merkst du, oh, da ist was los. Und selbst wenn es jetzt weniger sind, kannst du auch dann immer noch auf die Vergabequote gucken. Und hier sind es 78%. Das ist absolut überdurchschnittlich. Also gute Caches haben mal so 50%, 51%, weil du hast immer wieder Ausreißer, dass Leute sagen, ja, der hat mir nicht so gefallen, ich habe schon bessere Sachen gesehen. Aber wenn du über die 70 kommst, schon so ins wirklich, dass nur ein Viertel sagt, der war jetzt nicht so cool oder ich habe schon Besseres gesehen, dann musst du schon eine verdammt coole Idee haben oder die Location, die Idee des Caches muss überzeugen. Und ich denke, hier mit 78% Favoritenquote kriegt man heute was Gutes geboten. Ich lese mir dann auch mal gern die Logs durch, was sagen Leute vorher. Mhm. Ich will mich natürlich auch nicht zu sehr spoilern lassen, aber die haben wirklich die Geschichte auch gelobt und gesagt, es ist eine interessante Location, was man so sieht. Wir sehen es ja jetzt schon so ein bisschen vor uns. Sieht auch wirklich interessant aus, sind schon eben kurz vorbeigefahren. Ja. Ich bin echt gespannt, was uns drin erwartet. Auf jeden Fall nicht so, wie ich es erwartet habe. Das kann ich schon mal sagen. Was hast du erwartet? Was waren so die Gedanken? Also ich wusste ja nicht, dass es um so ein Jugenderholungsheim geht. Ach so, ja. Also ich denke, die Geschichte des Hauses wird auch aufgearbeitet. Das habe ich zumindest so sah es vorhin zumindest aus. So ein bisschen wenigstens. Was mich jetzt halt interessiert, ist das ein typisch, das sieht für mich so ein bisschen aus wie ein typischer DDR-Bau. Muss ich mal sagen. Das sieht wirklich so aus, ja. So, und wenn das so gerade so ein Jugendwerkhof-mäßig ist oder Jugenderholungsheim, das war ja damals schon noch ein bisschen was anderes, ja, sag ich mal. Ich lasse mich überraschen, was auch für eine Stimmung aufkommt, ja, bin ich ganz ehrlich. Ich dachte jetzt ein bisschen an ein älteres Gebäude, aber das sieht ja schon recht industriell aus, mäßig. Auf jeden Fall, ja. Durch den Schornstein hinten auch. Aber wie gesagt, ich lasse mich richtig überraschen, was da für eine Stimmung aufkommt, wie es da drin aussieht, wie die Gerüche. Gerüche sind auch immer ein ganz großes Ding. Auf jeden Fall. Für mich. Ich freue mich jetzt riesig drauf, muss ich sagen. Ich bin auch sowas von gespannt. Bin auch gespannt, wie lange wir brauchen. Also das ist jetzt für mich kein totales Kriterium, aber immer so im Vergleich zu anderen. Ich habe zu Robert gestern schon gesagt, ich habe gelesen, andere haben geschrieben, 2 Stunden, 3 Stunden. Ja. Genau, ein Faktum auch, wir sind hier in so einem schönen Tal drin. Da kann ich auch einen zwischen den Bergen Stromsparmodus anmachen. Genau, und der Cache basiert auf digitalen Dateien. Also man muss sich da vorher einen Termin machen bei solchen Sachen. Es geht einfach darum, dass die Location nicht so überrannt wird, wenn jetzt hier 5, 6 Leute drin rumrennen. Das ist ja auch immer so eine Sache, da muss man sehr aufpassen. Diese Sachen nehmen immer mehr ab, diese Lost Place Caches. Und da herrscht einfach so eine gewisse Disziplinskultur auch in der Szene, so, um das zu erhalten, dass man sagt, okay, dann mache ich mir lieber einen Termin. Benehmt euch, ja. Und wir halten uns an die Regeln sozusagen, an das, was die Besitzer vorgeben. Und wenn so ein Cache auch gemacht wird, die Titanen, sind da in der Regel auch, ich weiß es nicht genau, aber die werden auch in Kontakt sein mit irgendeinem Besitzer oder einem Verwalter von diesem Grundstück, dass das eben unter diesen Auflagen auch funktioniert. Und deswegen ist man da auch angehalten, da eben nicht. Deswegen fangen wir jetzt auch Mittag zum Beispiel an. Wir haben jetzt einen Termin für Mittag gemacht, da nicht im Dunkeln rumzustürzen. Das sieht man von außen dann, wenn Taschenlampen da drinnen rumleuchten in der Nacht. Das ist einfach auffällig. So, also dass auch dann nicht die Polizei plötzlich dasteht oder sowas, um sowas auch zu vermeiden, unangenehme Sachen. Oder eben, dass es Probleme mit den Behörden gibt. So einfach. So, das heißt, wir kriegen hier ein Erlebnis sozusagen geboten, aber halten uns an die Regeln. Und das ist so ein Ding, so wird das auch möglichst lange, bleibt das dann auch erhalten. Genau. Ich habe vor kurzem, jetzt erst gestern wieder ein Ding gelesen, auch von den Titanen, das wurde jetzt zugemacht, weil einer sich beschwert hat und da haben sich Zuständigkeitsverhältnisse geändert. Also da gibt es auch immer wieder Geschichten in der Geocaching-Szene, die interessant sind manchmal so, was da passiert, wo dann teilweise auch Stress aufgemacht wird, der gar nicht sein müsste, wo man einfach sagen könnte, okay, da müssen wir einen Cache zumachen, dann wird es eben nichts mehr, bevor es Probleme gibt und aus die Maus. Ja. Wenn Leute halt in einer ehemaligen Porzellanfabrik ständig Porzellangeschirr mitnehmen, gell, dann funktioniert es halt nicht. So, dann gibt es halt Probleme oder wenn die Zuständigkeit nicht mehr funktioniert. Auf jeden Fall haben wir jetzt richtig Bock auf das Ding hier. Ich freue mich richtig, ich bin gespannt auf die Geschichte. Das sage ich jetzt noch nichts zu. Ich habe ein bisschen was gelesen, aber ich bin mal gespannt, wie sich das entwickelt. Dazu später mehr auf jeden Fall. Und also wir sind gespannt wie Flitzebogen. Ja, ich kann ja mal den Start einfach mal vorlesen. So, genau. Hallo Mama. Sicherlich wunderst du dich sehr über die Art der Briefe. Ich habe deine E-Mail-Adresse ermittelt, um dir diese PDF-Datei schicken zu können. Antworte nicht auf diese Mail, denn die Absenderadresse existiert schon nicht mehr. Ich möchte nach wie vor keinen Kontakt zu dir, Das musst du verstehen. Meine Kindheit war die Hölle. Du hast davor die Augen verschlossen. Hast du wirklich keine Sekunde darüber nachgedacht, warum Vater abends so lange in meinem Zimmer war? Okay, wir kommen zu einem interessanten Thema. Meinst du, da hat er mir vorgelesen? Jegliche Erinnerung an deinen Verrat schmerzt zu sehr. Ich möchte nur, dass du Bescheid weißt. Begib dich also hierhin. Und da ist ein Bild, da steht Sorbitzmühle, also ist das Schild, das Eingangsschild quasi. Mhm. Du weißt, wo du dich dann befinden wirst. Beim ehemaligen Erholungsheim Sorbitzmühle. Hier hast du mich damals hergeschickt, um 3 Wochen meiner Sommerferien im schönen Schwarztal zu verbringen. Schau dich um und finde die 4 Ziffern, die dich zur nächsten Erinnerung führen. Und da ist noch so ein altertümliches, anwirkendes, wie so eine alte Postkarte von der DDR. Es ist auch so DDR-mäßig eingerichtet. Also das ist was, was man vielleicht sogar in die Beschreibung packen könnte, dann sowas hier. Mhm. Also das mache ich euch rein, dass ihr das sehen könnt. Also das ist das Intro quasi gewesen. Wir merken, es kommt auch zu einer interessanten Thematik. Auf jeden Fall. Ich bin auch gespannt, weil die Leute auch wirklich gesagt haben, es soll eine wirklich interessante Geschichte sein. Ja. Also es wird keine einfache Thematik wahrscheinlich, aber ich bin gespannt. Ich bin echt gespannt. Also wir handhaben das, denke ich mal, auch wie immer. Wir melden uns vielleicht zwischendurch nochmal. Mhm. Ich würde sagen, wir starten jetzt without further ado. Und ja, Leute, vielen Dank. Es kommt noch ganz viel in Zukunft. Wir verraten nichts. Wir verraten nichts und versprechen nichts. Leute, Peter, gibt's noch was zu sagen? Auf geht's, würde ich sagen. Cash on. Einfach Cash on. Bis später, Leute. Bis dann. On the road again. Ja, moin, meine Damen und Herren. Peter, das ist mein Auftritt versaut. Schäm dich. Sorry. Ich hab nicht damit gerechnet, ich war gerade noch am Auspacken. Wir haben das jetzt hinter uns gebracht. Viel, viel später als gedacht. Ja, viel später nicht, aber schon später. Leute, wir haben die Mühle hinter uns gebracht. Das Jugendgefängnis, nee. Das Jugendwald- und Jugendhotel. Ja, Peter, ey, fang mal an. Ja, Leute, also es hat schon mal wesentlich länger gedauert als gedacht, aber fangen wir mal vorne an. Zunächst haben wir das große Gebäude, was mit so 2 Versatzstücken und Verbindungsteilen im Endeffekt da so hingestellt war. Und haben uns da zunächst so in die Quartiere begeben, im äußersten Bereich Richtung Süden. Ja gut, das bringt euch alles nichts. Jedenfalls, wir haben uns erst so Quartiere angucken müssen, oder durften uns die angucken, besser gesagt. Ja. Quatsch, davor gab es ja noch einen Start außerhalb. Der Start außerhalb war quasi an so einem Leuchtschild. Ja, so ein Leuchtschild. Das war schon etwas zerstört und daneben war so ein kleines Klettergerüst und da stand im Endeffekt, wir wussten ja nicht so richtig, auf was wir uns einlassen, also was wir suchen müssen. Da muss man sich am Anfang meist immer so ein bisschen eingrooven, gucken, was wollen sie überhaupt, wie ist der Cache gestaltet. Manchmal sind es direkt irgendwelche Schilder oder direkt Dosen, die versteckt sind, in denen dann die Hinweise enthalten sind. In dem Fall war es immer so, die waren quasi äußerlich erkennbar, also irgendwo angebracht, aufgemalt, aufgeschrieben. So, und oftmals waren es einfach Zeilencodes, die wir eingeben mussten. Denn wir hatten ja digitale Dateien im Vorfeld bekommen durch unsere Anmeldung. Also die bekommen wir übrigens auch erst, wenn man die Anmeldung hat, das noch so nebenbei. Muss die bestätigt werden? Du musst dich über einen Kalender anmelden und dann bekommst du eine Bestätigungs-E-Mail und die enthält den Link sozusagen für die Dropbox und in der waren die ganzen Dateien drin, dass du überhaupt weißt, was du machen musst. Okay. Und die haben im Endeffekt uns die Geschichte transportiert und die waren passwortgeschützt und die mussten wir eben entschlüsseln. So, und an der ersten Station haben wir dann im Endeffekt unter dem Schild, das ist mal kurz dazu gesagt, da einen 4-stelligen Code gefunden. Da stand auch noch GC daneben, dass man weiß, das ist eindeutig ordnenbar, also dass es einen Zusammenhang hat zum Geocache. Ja. Dann haben wir den eingegeben und dann ging im Endeffekt die Geschichte weiter. Wir hatten ja vorhin den Eingangstext, den Eingangsbrief, also es ging die ganze Zeit darum, dass wir eine Mutter begleiten, die sich fragt, passend zum Thema des Caches, wo bist du? Also der Name des Caches war, wo bist du? die sich fragt, was ist aus ihrer Tochter geworden. Die vermisst die, sucht ihre Tochter. Und wir haben ja vorhin schon im Eingang auch festgestellt, ja, es wird wohl keine einfache Thematik. Da ist im Hause was vorgefallen, wahrscheinlich Vergewaltigung durch den Vater. Und ja, die Tochter ist dann weggegangen, gell? So war das ja. Na, die ist dann drei Wochen in die Ferien gefahren. Ah, nee, die ist in die Ferien gefahren, so rum war das. Na. Genau, ja. Und während dieser Zeit, im Endeffekt wird die Geschichte dann weiter, wurde uns die Geschichte weitererzählt, ja, wie sie so ihre Zeit erstmal dort verbringt. Wie sie so aufgenommen wird. Da haben wir uns dann zunächst die Quartiere dann innen angeguckt. Genau, mit ihren Freundinnen, also die Quartier, ihr Quartier. Genau. Und drei Zimmer ihrer Freundinnen, die sie dort hatte. Genau. Und das war erstmal zunächst, der Einstiegsteil war ein bisschen, da haben wir uns schwer getan. Obwohl wir ja dann mittlerweile schon wussten, nach dem ersten Code, okay, wir müssen irgendwelche Zahlen suchen, war das Problem, man hatte da so einen kompletten Flur voller Quartiere und in den Quartieren waren irgendwo Zahlen versteckt. Das heißt, wir hatten da 12, 14 Räume. Ja gut, der Vorteil war da noch, dass die Türrahmen mit Punkten unten gekennzeichnet waren, quasi die Reihenfolge der Ziffern, die in den Zimmern versteckt sind. Ah ja, stimmt. Kompliziert wurde es ja erst im zweiten UG. Stimmt, da hatten wir ja noch den Tipp. Richtig, ja, ich erzähl gerade Quatsch, ich bringe das schon durcheinander. Stimmt, da waren quasi so Punkte über den Türen, die angezeigt haben, hier in diesem Raum findest du eine Zahl und die muss an die Pünktchenstelle sozusagen des Codes, des vierstelligen Codes. Genau, wenn da zum Beispiel ein Punkt war, dann musste die logischerweise an Stelle 1 des vierstelligen Codes. Jawohl. Und so weiter. Aber trotz allem haben wir erstmal das Problem gehabt, dass wir erstmal gucken mussten, wo sind jetzt diese Zahlen? In den Räumen, müsst ihr euch vorstellen, war meist immer nur ein Schrank drin. Dann hat es dann noch so ein kleines Bad. Das war auch immer unterschiedlich noch eingerichtet. Manchmal war das Waschbecken noch vorhanden. Oder noch so ein kleiner, was? Ja. Ein kleiner, du denkst gerade an meine Waschbeckenaktion, gell? Ja. Zu der kommen wir gleich. Oder noch so eine kleine Ablage für die Zahnbürste und so weiter. Aber im Prinzip, viel mehr war da meist nicht drin. Die Tapeten immer schon halb abgerissen, die Fenster mal mehr oder weniger mit Scheibe. Manche Fenster waren auch direkt offen oder fehlten komplett. Ja, also demnach hat man da ein bisschen suchen müssen, aber man hatte eigentlich gar nicht so viele Ansatzpunkte, wo was sein könnte. Dadurch hat man sich eigentlich nach relativen Kleinigkeiten umgesehen, die aber eben, da war bei Robert der erste Punkt, nachdem wir die ersten zwei Zahlen entdeckt hatten, hat Robert dann einen richtig coolen Kniff entdeckt und die dritte Zahl eben im Schrank gefunden. Das können wir ja mal spoilern an der Stelle, weil es einfach eine coole Idee war. Ja. Und das war einfach so eine Kleiderstange im Schrank und die Zahl war quasi auf der Rückseite. Also man musste die Stange drehen, dass man dann die Zahl sehen konnte. Cooler Kniff auf jeden Fall. Andere Zahlen waren da beispielsweise dann irgendwo an Gegenständen relativ kleinteilig versteckt, ob das nun in eine Steckdose reingeschrieben war oder ich wüsste die andere, weiß ich schon gar nicht mehr. Ach doch, die hat mir auch gut gefallen, die war an der Tapete. Einfach. Ja. An der Tapete war so ein Bild. Genau. Und da war an dem Bild quasi die Zahl versteckt und wir müssen ehrlich zugeben, die vierte Zahl haben wir ja dann nicht gefunden. Mhm. Aber uns ist dann zu spät aufgefallen, dass wir auch Hinweise hatten zu den verschiedenen Stationen, also nicht zu allen Stationen, aber zu den ersten Stationen, wo es eben auch so schwierig war, dass man mehrere Zahlen finden musste oder wo es mehrere Versteckstellen gab. Ja. Da gab es zum Glück noch Hinweise. Das haben wir aber auch zu spät mitbekommen, deswegen haben wir dann die vierte Zahl einfach geraten. Ja. Und danach hat es dann Robert noch rausgefunden, dass die vierte Zahl wahrscheinlich irgendwo an der Armatur war. Ja. Entsprechend da. Am Wasserhahn. Am Wasserhahn, genau. Ja. Ja, und dann kamen wir zum nächsten Abteil. Also das waren quasi die Freunde, die hatte. Ja. Jeanette, wir haben ja jetzt auch rausgefunden, stand in der Beschreibung drin, dass das Mädchen Jeanette hieß. Heißt, gespoilert, Leute. Jeanette heißt. Ja. Und ja. Und dann sind wir ins zweite UG gegangen. Und das waren in diesem riesigen Gang war an jeder Tür oben rechts, oben links eine Zahl dran. Und man musste quasi in den Zimmern die Punktereihenfolge, quasi das umgekehrte Prinzip, zum Erdgeschoss. Und das fand ich dann schon ein bisschen anstrengender und schwieriger. Weil man ja erstmal oberflächlich guckt, weil man ja auch davon ausgeht, Naja, bei so vielen Optionen, dann wird das wahrscheinlich auch so sein, dass sie das ein bisschen offensichtlicher machen. Mhm. Aber weit gefehlt. Ja, es waren wirklich wieder ein bisschen teilweise auch gemeine Kniffe dabei. Ja. Dass es wirklich an arg unauffälligen, schmalen Stellen waren, war, wo man dann, ihr müsst euch jetzt vorstellen, ihr geht dort durch alle möglichen Zimmer durch, ja, und guckt so oberflächlich drüber und irgendwann, ja, ich weiß nicht, irgendwann guckt man nicht mehr so genau hin auch. Mhm. Und dann war es eben in irgendeinem Zimmer von diesen ganzen Zimmern, von diesen 12 Zimmern oder so, die man da hatte, war dann genau an der Stelle, an dem Brett, an der schmalen Stelle von unten da eben dieser Hinweis dran. Ja. So. Und wenn man da dann nicht hinguckt, dann verpasst man es eben. Ne? Aber zum Glück waren da auch Hinweise dann vorhanden. Ja, ich fand das auch krass. Das erste, was wir gefunden haben heute für den Tag, den zweiten Hinweis, den wir heute gefunden haben, war dieses Bild mit der Ente. Und da hat man es ja gesehen, okay, die Ente war sehr auffällig. Ja, auf jeden Fall. Und da dachte ich schon, okay, auf so einem Niveau bewegen wir uns heute. Und der Rest war aber ganz anders. Also, es war ein bisschen misleading, sage ich mal. Ja, es gab schon echt ein paar fiese Sachen auf jeden Fall, wo wir wirklich auch eine Weile Probleme hatten. Zu dem Zeitpunkt waren wir ja noch echt froh, dass wir auch immerhin noch Hinweise hatten, dass wir dann gucken konnten. Also wir sind dann natürlich auch so ein bisschen in den Status reingekommen, dass wir dann gesagt haben, okay, komm, jetzt lass mal gucken, wir brauchen einen Hinweis, wo wir ansetzen können. So. Das hat uns auch dann wieder vorangebracht. Also gerade an der Stelle eben, am Anfang gab es eben noch viele Sachen zu finden für einzelne Stationen. Und das hält ja dann natürlich ganz schön auf mit der Sucherei. Und man muss auch sehen, wir waren ein kleines Team. Solche Caches kann man auch mit 4 Leuten machen. Also davon gehen eigentlich die Macher auch aus, weil wenn du am Tag nur 2 Termine wahrnehmen kannst, dann organisieren sich die Leute meist. Und so Lost Place Caches gibt es nicht überall. Und daher versucht man natürlich dann auch ein paar Leute mitzunehmen. Also alleine sollte man das sowieso nicht angehen, an der Stelle nochmal gesagt. Ja, allein schon wegen Verletzungsgefahr. Genau, es kann sonst was passieren. Wenn du da runterfällst irgendwo. Und im Normalfall finden sich dann auch 4er-Teams eigentlich. Okay. Also habe ich auch schon öfters erlebt, wenn ich mit Leuten unterwegs war, dass dann mich Leute gefragt haben, hier hast du Bock da mitzukommen, und dann sind wir da zu 4 hingefahren oder zu 5. Na? Also in der Regel sind es immer 4er-Teams. Meist sagen die Macher auch dann, macht nicht mehr als 4 Leute. Mhm. Weil es dann teilweise in engeren Räumen, das hat man ja heute auch, aber dazu kommen wir gleich, wird es dann auch schwierig mit der Sucherei. Da steht man sich dann auf dem Fuß. Einfach. Ja. Das macht dann keinen Sinn mehr. Ja, genau. Und nachdem wir dann diese Hürde auch überwunden hatten mit dem Feindeslager. Ja, genau. An da der wurde Stelle, dann quasi so ein Zeitplot erklärt, dass sie da Zigaretten versteckt haben, Ziesen, dass sie dann Ärger bekommen haben. So quasi so ihr Lager, ihr Gegenlager quasi so ein bisschen gefoppt haben, sag ich mal. Ging es dann auch relativ schnell in ein anderes Zimmer, ja? Hm. Mit Kleiderbügeln. Das war schon Max Zimmer. Ja, stimmt. Da ging es dann die Richtung, eben Richtung Love. Love. Und ich so zu Peter, ja, man schreibt eigentlich, jetzt habe ich übrigens gefilmt beim S sagen, man schreibt eigentlich auf Kleiderbügeln Namen drauf, weil da der Hinweis war, suche Namen. Mhm. Und dann habe ich den Kleider, also Leute, wir spoilern, ihr merkt es. war auf dem Kleiderbügel, habe ich den ausgenommen, da stand da natürlich ein Name drin. Und das, muss ich sagen, ist das Einzige, was man wegnehmen konnte. Ist mir jetzt mal aufgefallen im Nachhinein. Stimmt, ja. Also das war eigentlich eine riskante Sache, dass man da einen Namen jetzt brauchte. Und vor allem war es dann eben auch so die erste Abweichung vom bisherigen Prinzip. Erst waren es immer 4-stellige Codes bei den ersten 3 Stationen und hier war es dann plötzlich ein Name. Ja, und das finde ich schwierig, dass man diese 4-stellige, also dieses 4-stellige und Zahlen nicht beibehält. Ja. Das finde ich dann wieder schwierig. Das hat ja vor allem, wir hatten ja erst das Problem, erstmal reinzukommen. Ja. Und dann hast du dich an ein System gewöhnt und dann ändert sich das plötzlich wieder so. Und dann denkst du, und nu? Was sucht man jetzt wieder, gell? Ja. Ich meine, es wurde immer in den Briefen drauf hingeleitet, auch ein bisschen. Aber es gab eben auch Stellen, wozu wir auch gleich kommen werden, an denen wir gar nicht so recht wussten, was wollen die jetzt eigentlich? Ja. So, was ist jetzt der Plan? Brauchen wir jetzt eine Zahl? Brauchen wir einen Namen? Wie lang ist die Zahl? Was soll es überhaupt sein? So, gell? Genau. Und ja, nachdem wir dann eben diese Love-Story mit Max dann entdeckt hatten und begonnen hatten, Danach kam dann auch so langsam das erste Straucheln bei uns. Richtig. Dann sind wir nämlich, mussten wir nach Symbolen suchen. Und das war auch relativ komisch. Ich fand es wirklich relativ komisch beschrieben, gell? Beschrieben, ja. Es war ziemlich unklar. Also stand sowas drin von wegen, ja, sucht dieses Symbol. Da waren über den Türen genau. Verschiedene Symbole. Ob es ein Kreis war, der nur halb ausgemalt war, ob es ein Dreieck war, komplett unausgemalt, nur die Umrisse, nur die Linien. Und genau, dieses Symbol sollte man finden. Und dann hieß es, dieses Symbol weist euch die Richtung. Ja. Was soll das nun heißen? Ja. Suchen wir nach einer Himmelsrichtung? Suchen wir nach einem Blickwinkel? Soll das Symbol den Weg markieren, dass das jetzt an mehreren Stellen kommt? Mhm. Also da ging es los. Da haben wir dann sehr viel rumspekuliert und wussten nicht so richtig, was wollen sie uns damit sagen. Ja, wir sind ja dann erstmal, wir haben aus dem Fenster geguckt und hinter dem Gebäudekomplex stand quasi noch ein Haus mit einem sehr hohen Schornstein, also wahrscheinlich die Heizung. Mhm. Haben wir ja gleich spekuliert am Anfang. Und dann sind wir dann darüber gegangen, weil wir halt einfach dachten, ich muss dazu sagen, ich habe vorher auf einer Lampe schon 3 Zahlen wahrgenommen und da kommt wieder der Punkt, okay, wir hatten sonst immer 4 Zahlen, dann hat man 3 Buchstaben, dann hat man 3 Zahlen und da habe ich die ignoriert, ehrlich gesagt. Da habe ich die nicht ernst genommen. Und ja, dann kann man auch noch dazu hinzufügen, das hat Robert auch noch zu mir gesagt, hat gesagt, hier ist eine dreistellige Zahl, aber es könnte auch sein, dass es irgendwie von Werk aus ist. So ja, irgendwie. Das war halt so alles so alter DDR-Kram, der da drin war. Ja, ja und ja. Daraufhin haben wir uns dann im Endeffekt in den Hof begeben und dachten, ja gut, gucken wir da mal weiter. Vielleicht müssen wir dieses Symbol dort finden, dass im Endeffekt das Zimmer, in was wir gegangen sind, was uns eben die Richtung weisen sollte, dass uns das rausführen soll und dass wir draußen das Symbol dann wiederfinden, dass es uns das einen Weg zeigt einfach. Ja, und da begann somit der größte Struggle bei uns. Also, das fand ich nicht mal als größter Struggle. Ja, der größte Struggle kommt gleich noch, aber da ging es so ein bisschen los schon. Wo wir noch nicht so richtig wussten, da sind wir dann erstmal ein bisschen in der Quere gelaufen, durch den Innenhof, haben mal in dieses Heizhaus geguckt. Ja, waren hinten am Spielplatz sogar. Genau. Und an dem Brunnen, da waren wir auch relativ lange. Stimmt, den Brunnen. Da war nämlich ein Brunnen, den habe ich von oben gesehen aus einem anderen Zimmer. Der Brunnen war kreisrund, wie man sich's vorstellt. Und der war aber in einer Hälfte abgedeckt. Und der sah dadurch aus wie das kreisrunde Symbol mit der einen Hälfte weiß, der anderen Hälfte dunkel. So. Entschuldigung, das ist nicht meine Art. Und dann, ja, dann sind wir dann halt irgendwann, waren wir dann einfach verzweifelt und haben gesagt, ey komm, weil Peter sagte die ganze Zeit schon, ey, da muss in dem Zimmer noch, in dem Zimmer muss was drin sein. Mhm. So, dann sind wir halt nochmal zurück, nochmal durch das ganze Haus, durch. Und dann habe ich wirklich einfach mal aus Verdacht diese 3 Zahlen eingegeben. Und dann waren es die. Das war ja wirklich eine Sache von einer Minute. Ja. Das war ja noch unser Glück, dass du es einfach probiert hast. Ja. Ich hätte es wahrscheinlich gar nicht probiert, das einzugeben als Passwort. Ja. Mhm. Und dann war eigentlich nur ein ganz simpler Hinweis, dann, das war eigentlich so unsere größte Struggle-Stelle mit, finde ich. Einer der größten Struggle-Stellen. Geh die Treppe runter nach rechts bis zum kleinen älteren Stromkasten. Punkt, Punkt, Punkt. Mehr war es nicht. Mhm. Und zwar noch so ein kleines Bild ab mit dabei, wo man wusste, wie soll das Ding aussehen. Ja, und dann sind wir da diesen Flur vorgegangen. Und zwischendurch, wir waren ja schon mal diesen Weg entlang gegangen, als wir schon mal draußen weiter geguckt hatten. Und da hat man schon mal gesehen, hier an der einen Stelle, da war mal so ein Sicherungskasten, da guckt ein Haufen Kabel aus der Wand, die aussahen wie so eine Frisur, wie so Haare. Da habe ich noch einen Witz gemacht, nach dem Motto, hier, neue Perücke, so nach dem Motto, neue Frisur. Und ja, da haben wir uns da erstmal ein bisschen aufgehalten, bei dem geguckt. Und dann haben wir gedacht, na gut, gucken wir mal weiter. Den Gang entlang und dann haben wir den tatsächlich entdeckt, den richtigen Kasten, aber eben nichts weiter so richtig, was uns geholfen hat, also was eben entsprechend uns die nächste Datei entschlüsselt hat. Ja. Und so kam es dazu, dass wir extrem ins Stocken gekommen sind und da rumgesucht haben und hin und her und alles da halb auseinandergenommen haben, und bis zum Ende nicht so richtig wussten, was soll jetzt hier ein Hinweis sein, was brauchen wir überhaupt? Dann noch eine merkwürdige Sicherung gefunden haben. Genau, brauchen wir jetzt wieder Zahlen, brauchen wir Buchstaben? Ja, eine merkwürdige Sicherung, auf der so eine Art D war, was aber, wenn du es rumgedreht hast, aussah wie ein G und wenn du es wieder gedreht hast, aussah wie ein Herz. Also ein mysteriöses Unikum. Ja, die war halt wirklich komisch versteckt, muss man mal sagen. Ey, das war seltsam. Und die klemmte auch so merkwürdig dahinter, ja. Ja. Haben wir auch nur so durch Zufall entdeckt. Und dann kam noch der Umstand dazu, dass an der Wand mit roter Schrift einfach stand, I see you, also es sah aus wie mit Blut dran geschmiert. I see you, mit Ausrufezeichen, darunter ein hässlicher Smiley. Moin, ich bin gerade in der Podcast-Aufnahme. Und noch blutige Hände. Ja, wir fahren gerade nach Hause. Die so an der Wand geschmiert waren. Und da wussten wir nicht so richtig, ja, hat das jetzt was damit zu tun? Aber eigentlich sind wir noch gar nicht so richtig an der Stelle. Also die Story hat überhaupt noch nicht vermittelt, dass es jetzt um irgendwas Gruseliges gehen könnte oder sowas. Dass es irgendwie in so eine Richtung gehen könnte. Und da haben wir eben dann echt extrem Probleme bekommen. Was stand da? I see you. I see you, genau. Und da war so eine blutige Hand und da habe ich das erst so richtig noch gar nicht verbunden. Ich denke so, das ist so ein wichtiger Punkt von der Story, die wir noch brauchen, die wir noch gebraucht hätten, denke ich. Ja, sind wir nicht von da gekommen? Ich habe auch gerade überlegt. Wir sind von der anderen Seite gekommen. Echt? Ja. Stimmt, ich bin links abgebogen. Ne? Ja. Wenn ich gleich. Und das hat uns dann ein bisschen alles irritiert. Das war ganz schön, naja, scheiße nicht, aber es war schon ganz schön ärgerlich. So. Zumal ich dann noch, wir haben gemerkt, das war ja dann schon der Punkt, wo es dunkel wurde. Ja. Das war ja schon der Punkt, wo es dunkel wurde. Und es wurde auch wirklich immer kälter, ja. Der Atem, man hat dann schon langsam Atem vor dem Mund gehabt. Und es war mir dann noch nicht geheuer, ja. Diese langen Gänge, muss ich ehrlich zugeben. Für mich sind solche verlassenen Gebäude, ist für mich, finde ich, das löst irgendwas in mir aus, ja. Sag ich mal, ich kann das auch nicht definieren, warum oder beschreiben, wieso, woran das liegt. Auf jeden Fall ist es halt so und da leuchtet es also diesen langen Gang hinter und so weiter und so fort. Dann wird es dunkel. Ja, das und dann ist bist du frustriert und dann wird es kälter und ja. Und dann kam eben der Punkt, wo ich dann gesehen habe, okay, hier ist ein Hinweis für die nächste Station. Die können wir sogar gebrauchen. Hm. Oder war es die übernächste Station? Ich glaube, die übernächste war es. Ja, wir haben, glaube ich, zwei Stationen. Also genau, zwei wir Briefe haben quasi zwei Briefe gefehlt. Ausgelassen. Ja. Mhm. Das war quasi einer, wo es um das ICU ging. Mhm. Und dann einer, wie wir im Nachhinein herausgefunden haben, dass Max ein scheiß Arschloch ist und am Billardtisch eine andere küsst. Genau. So. Und wir sind dann quasi zur Essensausgabe nach unten gegangen. Und da war nun im Endeffekt die Bestätigung für mich, dass die Schrift mit diesem Handabdruck definitiv von den Machern dahin gemacht wurde. Hm. Weil da hing eine Plane, da waren blutbespritzte Fliesen, ja, da waren irgendwelche Tiere. Und dann haben wir dann halt rausgefunden, dann in dem Brief, in dem nächsten Brief, den wir dann endlich entschlüsseln konnten, wo Peter da in einer heroischen Aktion einen Stuhl umgeschmissen hat. da kam dann raus, dass dann eben Disco war. Mhm. Und sie wollte wieder glücklich sein mit Max. So, sie wollte ihm verzeihen, sag ich mal. Und in ihr ist etwas gekeimt. Und sie hat einen Plan geschmiedet. Ne? Mhm. Ja, ja, da kam dann der Plan mit, was hat sie genommen? Mit einem Fleischklopfer, gell? Genau, ein Fleischklopfer, ein Holzhammer. Holzhammer. Und sie hat sich noch ein Küchenmesser geschnappt. Genau, sie wollte, hat ihn quasi in der Nacht unter falschen Vorwänden, ja, sexuelle Vorwände. Ja. Wie man das eben macht, die Waffen einer Frau. ist sie dann. Hat sie ihn hingelockt und hat sich schon gefreut, okay. Und da wurde auch nochmal dieses Vergewaltigungsding bestätigt, ja. Ja. Er dachte, ich will ihm meine Unschuld schenken, aber meine Unschuld habe ich schon vor vielen Jahren verloren, so ungefähr. Genau, ja. Genau, und sie erschlägt ihn bewusstlos und tötet ihn. Es war einfach so der zweite Mann in ihrem Leben, der sie eben extrem enttäuscht hatte. Ja. Sozusagen. Der sie verletzt hat. Der kam, genau. Der sie richtig dolle verletzt hat. Und da kam einfach, ja, die Revenge-Story dann auf. Genau, Revenge. Die Rachegelüste durch und ja, was soll man sagen? Sie hat ihn halt umgebracht. Woran hat sie sie gelesen? Jo, Happy End. Nein, sie ist dann bei der Direktorin in die Wohnung eingestiegen. Mhm. Da waren so Spiegel, ein Spiegelzimmer. Ja. Das war merkwürdig. Das sah komisch aus. Das war ein komisches Design, was das auch immer das sein sollte. Ja. Und da sind sie reingegangen und haben sich gefreut. Und ja, was war denn da eigentlich? Ja, sie hat ja gesagt, dass sie da in dem Kamin der Direktorin den Holzhammer verbrannt hat. Ach so, ja, genau. Sie hat dann die Beweise. Die Beweise versucht zu vernichten. Und dann, aber die Klinge hat sie ja logischerweise nicht überlebt. Also nicht überlebt, das heißt, also sie ist nicht verbrannt. Genau, sie ist nicht losgeworden. Genau. Das war so ihr Problem. Aber vorher war noch eine andere Sache. Wir sind um das Haus rundherum gegangen. Ach, und ja, da stimmt. Saß jemand im Fensterbrett. Peter ist vorausgegangen. Ja, da habe ich mich bei erschrocken. Es war schon kurz davor schon so ein Schockmoment. Da sind wir durch den Gang gewandert. Und es wurde so langsam dunkel, weil wir ein bisschen Zeit verloren hatten durch diesen Sicherungskasten. Und da war so ein Stück Mauer da. Da war so ein Durchbruch. Und da waren noch so ein paar Mauerreste. Einfach so, also der Rest von der Wand so. Und das sah aus beim Vorbeigehen wie eine Silhouette. Und da bin ich also mitten auf dem Gang erschrocken und stehen geblieben. Und Robert sagte auch schon, wie kannst du mir so einen Schreck einjagen? Einjagen, genau. Und das war schon so der erste Moment, wo wir sonst was dachten. Und dann kam später dieser Moment eben, wo wir gerade sind, den Robert meinte, da liefen wir drum rum. Genau auf dem Fensterbrett saß diese Lucky Luke. Ja. Puppe. Habe ich fotografiert, also könnt ihr euch dann angucken. Tue ich mit in den Blogbeitrag. Das war auf jeden Fall der Knaller. Ja, es wurde eben auch immer dunkler und du wusstest nicht so richtig, was kommt jetzt als nächstes und dann hockt da plötzlich so einer, gell? Ja. Also die war auch nicht klein, die Puppe. Also die hatte schon so ein bisschen was hatte die schon vorzuweisen in Größe. Ja, und da sind wir dann da lang geirrt. Vor allem haben wir dann noch an der verschlossenen Tür, die einzige verschlossene Tür im Nachhinein, die wir gefunden haben. Stimmt. Haben wir dann noch ein bisschen rumgedoktert. Aber da war nichts. Da dachten wir schon, wir haben ja zwischendurch dann in die Logs quasi, also in die Voreinträge der Vorfinder geguckt und haben eben geschaut, was haben die so geschrieben, hatten die auch Probleme? Ja. Und da stand eben sowas drin von wegen, ja, ach, wir haben vorher schon das Finale gefunden und die Dose und alles und hatten gleich die richtige Idee und das war die einzige Sache, die verschlossen war und ja, irgendwie hat sich das für uns so gelesen, als könnte diese Tür was sein. Ja. Ne? Diese verschlossenen Türen haben da ein bisschen auch dran rumprobiert, aber haben sie nicht aufbekommen, haben es dann auch gelassen, weil wir dachten, im Endeffekt kommst du da auch so ran. Ja. Ne? Genau. Ja, dann war das. Und dann hat sie versucht, Jeanette hieß sie ja, aber nicht Biedermann, versuchte im Endeffekt dann das Backtracking, ja. Genau, versuchte dann das Messer verschwinden zu lassen. Also wollte es dann irgendwie verstecken, loswerden. Ja. Und hat sie dann versucht, im Stromraum was zu finden. Da im Endeffekt was zu finden. Und das war ein Moment, den ich zum Beispiel auch blöd fand. Den du kritisieren musst. Den ich kritisieren muss, leider. Normalerweise ist es so bei Geocaches, vielleicht habe ich es auch übersehen, keine Ahnung, dass immer drin steht, was brauchst du für eine Ausrüstung. So, bei Lost Place Caches ist das eigentlich gang und gäbe, weil man ja versucht, irgendwie Sachen so zu verstecken oder zu verschleiern, dass eben nicht irgendwelche Jugendlichen das wegnehmen können oder sehen können, das irgendwie zerstören können, da ihren Spaß oder ihr Schindluder damit treiben können. So, und deswegen gibt es eben immer mal so eine Liste an Werkzeug, was du mitbringen musst, gell? Oder eben, dass du einen Spiegel brauchst oder dass du irgendwie, keine Ahnung, Magnet brauchst oder eben spezielle Lampen. Und da kommen wir dahin, wo jetzt mein Problem war. Ich habe nochmal extra im Vorfeld geguckt. Zum Glück habe ich es trotzdem mitgenommen auf Verdacht. Hab geguckt, ob irgendwas drin steht. Es gibt nämlich extra ein Attribut bei Geocaching, das nennt sich UV. So, für UV-Licht, dass man weiß, da brauchst du UV-Licht. Und das ist ja nicht so alltäglich, dass du das brauchst. So, es gibt nämlich entsprechende UV-Stifte, mit denen du schreiben kannst, die dann eben nur unter diesem UV-Licht sichtbar werden. Genau. Und ich habe eigentlich nicht damit gerechnet, dass wir es brauchen. Und ich habe, nach meiner Meinung, gab es da auch keinen Hinweis drauf. Und dann waren wir in diesem Raum und da hieß eben noch, so hieß es in dem letzten Brief von wegen, ja, man muss es unter dem richtigen Licht betrachten. Und da haben wir uns erst so geguckt, ob wir irgendwelche Lampen finden oder sowas, irgendwelche Glühbirnen. Und im Endeffekt war es am Ende das UV-Licht, was wir brauchten. Das fand ich, das war für mich ein bisschen ein blöder Moment, weil ich dachte, ja, was machst du jetzt, wenn du damit nicht rechnest? Oder genau, wenn du es nicht zur Hand hast? Dann, das ist ein Dead End einfach. Ja, das ist einfach schade an der Stelle. Aber wir hatten es im Prinzip, also wir können uns eigentlich nicht beklagen in dem Sinne, weil wir hatten es trotzdem dabei. Ja. Und konnten dann entsprechend an den zwei Türen da von dem Schaltschrank, die eben mit 1 und 2 gekennzeichnet waren, schon von Werk aus oder im Endeffekt im Rahmen der Einrichtung. Es gab halt so Schaltschrank 1, Schaltschrank 2. Genau. Die waren entsprechend dann nur noch mit Edding umkreist. Aber wie viel krass, wie viele Sicherungen die Bude halt eigentlich, Sicherungskästen. Auf jeden Fall, stimmt. Da haben wir echt viele gesehen, ja. Und die waren entsprechend dann nochmal umkreist mit einem Edding, so wie es eben vorher teilweise mit den Zeilen noch war, dass man wusste, da ist eine Zeile, ist wichtig. So, und dadurch, da kam Robert gleich drauf, das war auch sehr gut, dass du das gleich gesehen hast. Vielen Dank. Denn es war nämlich, vielen Dank. Jetzt ein Blitzer, pass auf. Ja. Da war nicht auf beiden Seiten entsprechend eine Zahl umkreist, einmal die 1, einmal die 2. Ja. Und unter den Zahlen waren UV, waren dann Nummern geschrieben. Und da stand auch nochmal GC extra davor, dass man es nicht missverstehen kann, dass es was anderem gehören könnte. Ja, waren zwei Zeilenkombinationen, die ja wieder eine Abweichung waren vom eigentlichen System, die dann einmal eine dreistellige Zahl waren, einmal eine vierstellige. Und die du dann zusammensetzen musstest zu einer siebenstelligen. Ja. Also das war echt, also diese Eingaben, das war echt schwierig. Also das war merkwürdig und hat einen eigentlich unnötig verunsichert. Das hätte nicht sein müssen. Finde ich auch. Ja. Aber trotzdem schön, dass wir das gefunden haben. Und dann kam ein Moment. Wieder eine ungenaue Beschreibung. Wieder was Ungenaues. Dann hieß es, wir müssen, also Jeanette versucht, das Messer loszuwerden. Und da kam ja die einzig richtige Idee. Sie geht hier in Heizraum, wo genug Hitze vorhanden ist und alles, gell, wo sie es gut verschwinden lassen kann, wenn es jemanden auffällt. Ja. Na? Und wir wussten ja schon, der Heizraum ist eigentlich außerhalb bei dem Schornstein. Aber in dem Brief war beschrieben, nach nebenan. Genau. So. Und nebenan waren aber noch Räume, so überall rundherum. So, ja. Also wusste man nicht so richtig, das ist hier vielleicht noch ein kleiner Heizraum oder sowas. Richtig. Den sie meint. So. Also das war schon unklar. Und dann war auch noch merkwürdig, die übernächste Datei eigentlich, die wir brauchten, also die wir eigentlich hätten erst entschlüsseln müssen. Die war schon freigeschaltet. Die war schon frei. So. Ja, die hatte kein Passwort mehr. So, das war ein bisschen merkwürdig. Und da dachte man, hä? Was soll das jetzt? Müssen wir da noch hin? Müssen wir nicht hin? Brauchen wir trotzdem diese Zahl? Weil darauf auf dieses Barometer noch, was wir suchen hätten müssen, wurde nochmal drauf eingegangen in dem übernächsten Brief, in dem das eigentlich schon gebraucht hättest. Das wussten wir aber nicht. Ja, klingt jetzt alles komplizierter, als es war oder hätte sein müssen. Ja. Jedenfalls, wir konnten diese Stelle theoretisch überspringen, was wir nicht getan haben. Ja, ja. Ich war dann sehr verunsichert irgendwie, weil das auch so von der Formulierung her war, kam mir das vor wie der nächste, wie der nächste Anhaltspunkt. Weil wenn du ein freigeschaltetes hast, bin ich ehrlich gesagt davon ausgegangen, dass es quasi jetzt einfach nur die nächste Seite ist, wenn du es so nimmst, für das nächste. Also deswegen waren wir da so ein bisschen verwirrt. Wir sind dann erstmal hoch an den Schornstein gegangen und dann. Ich muss auch ehrlich zugeben, ich hatte ein bisschen Skrupel, gerade dadurch, dass wir vorher schon in dem Heizraum waren und ich gesehen habe, wie tief das da runter geht unter dem Dach, hatte ich ein bisschen Skrupel, auf dieses Dach zu steigen, bin ich ganz ehrlich. Ja, na klar. Da habe ich mir doch so geil die Lippe gepeitscht. Und dann sind wir doch wieder runtergegangen. Und da habe ich mich quasi durchgesetzt, sind nochmal zurück in den ersten Raum gegangen. Man muss dazu sagen, es war mitten im Wald. Es war da keine anständige ständige Treppe vorhanden. Mhm. Es war schon stockenfinster, es war finsterste Nacht. Und da kam auch dieser Spruch: Scheiße, ich bin schon wieder mitten in der Nacht mit Peter Stolz im Wald gelandet. So. Das war echt der Knaller. Ja, vor allem haben wir es eigentlich versucht, dass es nicht so vorkommt. Ja. Mal wieder und na gut. Robert hat vorhin auch so einen Satz gesagt, der eigentlich auch stimmt, eigentlich haben wir uns die falsche Jahreszeit ausgewählt, um so einen Cache zu machen. Ja. Weil es eben zeitig dunkel wird. So, meine gut, man hätte noch die frühere Zeit nehmen können wenn, für den Termin, aber es ist trotz allem schwierig. Wenn wir 2 bis 3 Stunden gebraucht hätten, so wie es drinne stand, dann hätten wir auch, dann hätten wir das auch locker noch vielleicht mit ein bisschen restlich schaffen können. Das stimmt, ja. Ja, wir haben halt uns wirklich, wir haben bestimmt eine halbe Stunde locker an dem Stromkasten verbraucht. Auf jeden Fall. Locker. Dann haben wir locker noch eine halbe Stunde mit dem, wegen, wo an der Lampe diese dreistellige Kombination drin stand, gebraucht. Mhm. Das hat ja alles Zeit gefressen. Ja, so. Stimmt. Diese ja. Exkurse, wir sind ja dann einmal durchs Haus gelaufen und so. Auch diese Räume zum Teil, also am Anfang die Quartiere, ich fand, da haben wir auch extrem. Das war ein bisschen, wie Filler-Material. So. Dachte ich dann auch so. Es ist irgendwie so ein bisschen in die Länge gezogen, zumal, dass man es zweimal hintereinander macht. Diese 4 Zeilen einzeln zu finden. Ja. Meine Idee ist nicht schlecht, aber man hätte es zum Beispiel so machen können, dass man 2 Zeilen in einem Raum versteckt. Oder dass man es abwechselt. Genau. Dass man dann was anderes macht und dann eben nochmal einen zweiten Stock muss und das dann dort macht. Genau, oder in einem Raum 4 Zeilen versteckt oder keine Ahnung so. Ja. Dann eben auch nicht so extrem auf Details geht. Ne? Ja. Achso, eine Story muss ich noch erzählen, wo wir an dem Stromkasten waren, gehe ich in die Knie und will mir unten lagen kaputte Sicherungen. Die wollte ich mir dann angucken und ich merke nur ein Geräusch, ein reißendes Geräusch und ich sage, oh scheiße. Und Peter hat sich innerlich schon gefreut und hat gesagt, hey, was ist denn? Ich sage, scheiße, meine Hose ist im Schritt gerissen. Also bin ich dann ab da auch mit einem Loch im Schritt rumgelaufen. Ich dachte, vor allem in diesem Moment, als Robert sagte, ach scheiße, dachte ich, er hat irgendwie was gefunden. Deswegen. Ich dachte, ja, juhu. Wir kommen weiter, aber nichts war. Leider war es nur die Hose, die draufgehen musste. Aber da merkt man, dass nicht nur die Geduld von uns strapaziert wird. Genau, auch meine Hose. Ja gut, die war schon relativ alt. Und dann waren wir dann eben in dem Heizraum. So, und ich habe mich dann, wie gesagt, nochmal durchgesetzt. Nachdem wir oben an der Esse waren, aber noch nicht richtig, doch, wir waren dann schon mal auf dem Dach, gell? Ja, wir waren schon mal, haben geguckt. Da war quasi ein hoher Turm, also so eine Esse nach vorne, und hinten raus war irgendwas, ich vermute zum Beladen oder so, wisst ihr wie, Kohle, also sahen definitiv nach einem Kohleofen aus. Ja. So, und hat man so richtig Ruß hinten an der Wand gesehen und alles. Auf jeden Fall war das wie so ein Verladekran. War ja oben auch ein Balken dran. Also da war bestimmt eine Winde dran oder so, könnte ich mir vorstellen. Mhm. So. Und da habe ich mich mit Ach und Krach schon hingetraut, weil dann im Stocken finstern durch ein Dach durchbrechen ist ja noch schlimmer als so durch ein Dach zu brechen. Ja. Also das war so ein bisschen, da hatte ich so ein bisschen Respekt. Ja, und, verständlicherweise. Und dann habe ich mich doch nochmal durchgesetzt und dann sind wir unten in den Heizungsraum reingegangen. Und quasi vor dem einen Brief, der frei zu lesen war, gab es den Hinweis mit dem Heizungsraum, dass da ein Manometer war, was stehen geblieben ist. Und das haben wir sogar gefunden dann. Das war sogar ganz cool. Wenn das noch gepasst hätte, wenn das noch gestimmt hätte, wäre das ein richtig geiles Rätsel gewesen, finde ich. Auf jeden Fall. Dann wäre das richtig geil. Okay, ich habe das hier entdeckt. Das baue ich in mein Rätsel ein. Das fand ich so richtig, eine richtig geile Idee. So, leider hat es nicht mehr funktioniert. So, schade, ja. Und da war jetzt wieder der Punkt, wo ich sage, okay, übertrieben, weil da wäre nämlich die Eingabe eine Kommazahl gewesen. Genau, ja. Das war der nächste Punkt. Das wäre wieder was Dreistelliges gewesen, aber 2 Zahlen und dazwischen eine Komma. Das wäre auch ein mieser Punkt wieder gewesen, ja. Ja. Da wären wir auch nicht ohne weiteres drauf gekommen. Ja. Und dann sind wir wieder durch die Büsche gekraucht und sind nach oben. Die peitschenden Büsche. Durch die peitschenden Büsche, da hat es mich auch nicht gepeitscht. Und dann sind wir wirklich bis vorgegangen an den Rand von dem Haus, an die Esse ran, an den Schornstein. Und man muss dazu sagen, ich habe zu Peter gesagt, wo wir hinten rausgeguckt haben, wo es noch hell war, ja. Ich sagte eins, ich kletter da nicht hoch. Und er war wirklich verdammt hoch. Ja, auf jeden Fall. So. Und wir untersuchen das und sehen schon, da ist irgendwie eine Leine gespannt. Ich sage, ey, das kann doch nicht sein, dass man da hoch muss. Und dann hast du auch die Leine gesehen. Ja. Es sah aus, als hätte jemand, quasi da war hinten dran, so Sprossen und dann, wie man es so kennt, so von solchen Industrieleitern, dass da so immer mal so Ring rundherum war. Aber nicht so geil wie an der anderen Leiter. Gut, aber dazu später mehr. So, und Peter entdeckt einen Stein, wie gesagt, stockenfinster. Und dort stand alternativ andere Leiter. Genau, alternativ andere Leiter. Und wir hatten vorher schon eine andere Leiter gesehen. An dem Verladekran, an dem Verlade, ich nenne das jetzt einfach so, Verladetürmchen, ja, wo eine Seilwinde hundertprozentig dran war, war hinten noch eine Leiter dran. Und da ist Peter dann im Stockenfinstern hochgeklettert. Aber das war nicht so hoch wie eben. Das war nicht mal ansatzweise so. Das war vielleicht ein Viertel. Ja. Also es war wirklich, und die war auch schon mindestens 20 sprossig, die Leiter, die du genommen hast. Das war schon eine ganz andere Hausnummer. Das war auch schon ein Stück, ja. Ja, und dann hat Peter eine Zahl gefunden und wir konnten den nächsten Brief quasi freischalten. Hier war der Code auch richtig frech an der Stelle, muss man sagen. Also das war mal wieder ein vierstelliger Code. Das war ein Troll, ja. Das war so ein richtiger Trollcode, ganz simpel. Also 1, 2, 3, 4. Ja. Leute. Der ist jetzt gespoilert. Ey, passt bitte auf. Ist der zweite Code, den wir schon heute schon gespoilert haben. Naja. Leute, ey, ich muss da nochmal sagen, passt bitte auf. Ey, klettert ums Verrecken nicht so einen riesigen Turm hoch. Ja. Ey, macht's einfach nicht. Spart's euch. Zumal das war auch so ein Punkt, wo ich dann zu Robert gesagt habe, wenn man sowas reinmacht und daneben wäre ja möglich gewesen, sich da zu sichern an richtig dem Zeug noch, ja, dann kann man wenigstens, es gibt unter Geocachern und gerade in dieser Sparte, Lost Place, das sind die Leute, die eigentlich auch tiefer in der Sehne sind meist, die ja haben einen gewissen Ausrüstungsgrundstock, sag ich mal, gell? Ja. Also ich hatte jetzt auch einiges dabei, weil ich mich schon ein bisschen damit auskannte und wusste, was auf uns zukommen könnte. So. Und da könnte einfach auch mal ein Hinweis erfolgen, ja, nehmt euch vielleicht lieber so ein Sicherungsseil mit oder sowas, gell? Also so ein Sicherungsgurt, so ein Haltegurt, genau, den du so ein kannst bisschen ja sichern schön kannst. Mit so einem Doppelkarabiner hättest du das ja schön links an diese Leine dran machen können. Das wäre wunderbar gegangen. Das war so ein Blitzableiter eigentlich, aber das hättest du machen können. Oder man hätte sich an den Sprossen gesichert, das wäre auch ja gegangen. Ja, oder so. Das dauert zwar dann ewig, aber es ist wenigstens sicher. Ja, auf jeden Fall. Das wäre auch so eine Sache, die ich schwierig fand. So. Aber es war zumindest gut, dass es die Alternative gab. Ja. Die andere Leiter sah auch noch mal, war auch nochmal ganz anders. Da wären wir nach hinten nochmal ganz anders gesichert gewesen. So. Die, ja, die war einfach mehr von so einem Metallgitter so umschlungen. Ja, so ein Geflecht. Das andere, da kam nur alle paar Meter so ein Ring. Genau, ja. Ja, bei der hohen. Ich meine, das sah alles noch gut aus. Und also es war jetzt nicht so, dass man da einen Eindruck hatte bei beiden Leitern, dass da irgendwie was brüchig ist oder sowas. Ja. Das muss man echt sagen, es hat einen guten Eindruck gemacht. Ja, auch die an dem Turm, also. Ja. Aber stell dir mal vor, weißt du. Aber trotz allem. Weißt du, ja, vor allem die ungesichertere. Du bist da, du rutschst da weg irgendwie. Gerade bei Metall, wenn Metall klamm wird oder nass wird, dann rutscht das doch auch. Auf jeden Fall, ja. Es ist schon einfach ein bisschen heftig gewesen, fand ich. Ist auf jeden Fall nicht ohne. Also vor allem ist es eben auch kein Geocache der Welt wert, irgendwie sein Leben dafür zu riskieren. Richtig. Wir haben ja schon mal einen ausgelassen, der auf einem Baum riesig oben war. Kannst du dich erinnern? Ja, das muss dann einfach nicht sein. Also ich kletter da nicht 100 Meter Baum hoch. Ey, das geht nicht. Aber zugute muss man eben halten, dass es diese Alternative gab. Das fand ich schön. Also sonst wäre das, glaube ich, auch... Ich glaube, das wäre auch ein ganz schöner Abfuck-Moment für Leute mit starker Höhenangst oder sowas, ja, die dann sagen, ey, jetzt bin ich bis hier hingekommen, das war nämlich dann Station 13 im Endeffekt, jetzt bin ich bis hier hingekommen, habe mehrere Stunden hiermit verbracht und jetzt komme ich nicht weiter, weil hier so ein riesen Ding ist oder was? Habe mich zum Glück um den Sicherungskasten rumgemogelt und jetzt kommt sowas. Ja, genau, ne? Ja. Das ist ja dann einfach nervig, aber wie gesagt, wir sind weitergekommen mit dieser frechen Kombination. Und dort oben gab es eben einen Selbstmordversuch. Ja, der stimmt. Protagonistin unseres Abenteuers, Jeanette, und Jeanette, die dann sich das aber noch anders überlegt hat und ist zum Spielplatz gegangen. Mhm. Denn da waren wir heute auch schon, waren wir davor auch schon. So, der Knaller, ja. Das ist ja auch eigentlich eine harte Story, wo ich das Ding angedreht habe. Komm, stolze Such. Da sind wir ein bisschen zum Zeitvertreib zwischendurch mal auf den Spielplatz gegangen. Genau. Und Peter hat sich das Karussell einfach schon mal angeguckt, pro forma. Und Peter guckt sich auch diese Sitze an. Und ich aus Gag, er hat sich immer so langsam weitergedreht. Und ich aus Gag, komm Stolze, such, such. So schnell gedreht. Und dort haben wir eben den nächsten Geocache, den nächsten Teil des Caches gefunden. Eine Dose, die fand ich auch schwierig versteckt war. Also, ja. Also wenn du die Ausrüstung nicht hast, finde ich das auch wieder schwierig. Ich meine, man kann es dann noch versuchen, mit einem Stock irgendwie rauszubekommen. Also die war quasi im Endeffekt in so einem Rohr. Ja, Metallrohr. Und unter einem Sitz. So. Und die war relativ weit hinten. Das war so ein bisschen unser Problem. Ja. Mir fiel dann zum Glück ein, vielleicht ist sie magnetisch, vielleicht kriegt man die raus. Ich habe meinen Magnetstab dabei. Also meinen Magnet-Teleskopstab. Ich habe mir sowas mal zugelegt. Oder so ein Teleskopspiegel habe ich zum Beispiel auch. So. Ja. Und ja, zum Glück hatte ich den dabei. So, dadurch sind wir relativ gut dran gekommen. Ja. In die Dose. Stell dir mal vor, wir hätten im Dunkeln noch einen dünn genugen Stock suchen können müssen. Da wäre der noch abgebrochen und sowas. Und also, zumal das hundertprozentig nicht die... Ich bin der Überzeugung, das ist nicht die Original-Location von dem Ding. Ich glaube es auch nicht. Das war irgendwie anders. Denn das war so eine Filmdose und an dieser Filmdose war kein Magnet am Deckel, sondern ein Magnet an der Seite. Und der hat sich quasi innen an das Rohr gezogen. Und nur so hat man den wieder rausgekriegt. Ja. Also der Schlüssel war so kaum magnetisch wahrscheinlich. Da war nämlich ein Schlüssel drin. Und dann, ja. Das war schon echt schwierig. Ich glaube, das ist eher nicht dafür gedacht gewesen, dass es da drin ist und dann mit einem Magneten rausgeholt zu werden. Ja, das war merkwürdig. Also das ging ja auch nicht ohne weiteres. Also. Ja, das war schon schwierig. Also ich habe schon 4-5 Versuche gebraucht, den dann rauszukriegen. Ja. Aber trotz allem waren wir froh, dass das Equipment vorhanden war. Auf jeden Fall. Das hat uns einiges erspart. Das wäre ja auch nochmal ein Frustmoment, ein potenzieller gewesen. So kurz vorm Ende. Ja, bis ich dann eigentlich auf die Idee gekommen bin, das Ding hätten wir eigentlich so schnell andrehen können, dass da was rausfliegt. Aber die Sache wäre eben gewesen, hätte man das dann gesehen, wenn es rausgeflogen wäre. Ich will gerade sagen, ich glaube, dafür war der Magnet da. Das wird mir gerade bewusst. Weil wenn man das so rausbekommen hätte, da war ja seitlich ein Magnet dran an der Dose. Ja. Wenn man das per Fliehkraft rauskriegen würde, besteht ja die Gefahr, dass man jemand das Ding andreht. Aber so stark und das Ding rausfliegt. War der ja gar nicht. Ja, das stimmt. So. Wenn der Magnet wieder zu stark gewesen wäre, hätte es ihn schlecht rausziehen können. Stimmt, ja. Naja, wir sind auf jeden Fall an die Dose gekommen und darin war dann der Schlüssel für unsere feine Dose drin und nochmal so ein Schlüssel, so ein Namensschild für einen Schlüssel. Ja, wo noch ein Code für einen Brief drauf stand. Der Brief, den haben wir aber auch gebraucht. Also der Schlüssel an sich hätte uns, glaube ich, nichts geholfen und hätte uns auch nicht zum Finale geführt, so wirklich. Durch den Brief Dunkeln haben wir, erst recht nicht. Genau, im Dunkeln wird es noch schwieriger. Und durch den Brief haben wir auch dann zum Glück erfahren, ja, ihr müsst nach Süden zu den Bäumen. Da muss man erstmal noch bestimmen, wo Süden ist und im Dunkeln. Genau, ja. Das war der nächste Punkt, wo ich dann froh war, dass ich noch alles mitgenommen habe und noch mein GPS-Gerät dabei hatte, dass wir das gut bestimmen konnten. Und ja, im Endeffekt haben wir es auch dann ganz gut gefunden. Das war dann im Endeffekt so ein großer Sanitätskasten. Ja, mit einem schwarzen Sack drüber. Ja. Dass sie den nicht, das hat Robert dann bemerkt, angemerkt, dass sie den nicht so richtig im Endeffekt dunkel gemacht haben, also einfach dunkel angesprüht haben oder abgetarnt haben, das war ein bisschen komisch. Ich meine ja, so ein Sack schadet ja sowieso nichts, weil das wäre da ja reingelaufen, hundertprozentig. Das auch, ja. Ist grundsätzlich nicht verkehrt, so ein Sack. Aber trotzdem hätte ich den trotzdem irgendwie schwarz gemacht. Ja. Das ist eine Dose Sprühe. Eine Dose Lack. Das geht so schnell. Ja, klar. Naja, gut. Das sind aber Feinheiten. Das ist trotzdem, das war schon cool. So. Und haben wir dann zum Glück entdeckt. Und dann haben wir das geöffnet. Ja, und drin hat man dann im Endeffekt noch so einen Teddybär. Ja. Der war drin, das Logbuch natürlich. Noch so ein, zwei Gegenstände waren drin, ja, so zum Tauschen. Klassenspinne, ja. Genau. Und es waren eben noch so Erinnerungsbilder drin, die innen drin schön verklebt waren. Also das hat mir gut gefallen. Ja, das sah gut aus. Das war nochmal so richtig so eine Zusammenfassung, Erinnerung, so ein Kasten, wie fast so ein kleiner Altar oder sowas, so ein Erinnerungsaltar. Ja. In dem dann nochmal so alles hochgehalten wird, was man so erlebt hat, haben, also was man selbst erlebt hat, wo man war, was man gehört hat, was man über Jeanette erfahren hat, also was er durchgemacht hat. Bild von einem blutigen Messer. Und natürlich im Endeffekt, ja, genau. Und natürlich war es natürlich so aus Sicht von Jeanette einfach nochmal so eine Zusammenstellung so ihres Lebensweges. Ja. Und es war natürlich noch ein Abschlusscode drin für die letzte PDF, die es auch alternativ als Hörbuch gab, sozusagen. Oder genau, als so ein kleines Vorgeleserchen. MP3-Datei. Genau, ja. Mit so ein bisschen dramatischer Musik drin. Und das war im Endeffekt dann der Abschiedsbrief, wenn man so will. Ja, genau. Das war der Abschiedsbrief. Also Jeanette hat dieses... die Sorbitzmühle wird auch verlassen. Ich will mal Jugenderholungsheim sagen oder sowas. Waldhotel, oder was hast du vorhin gesagt? Jugend- und Waldhotel. Ja, genau. Hat es dann wieder verlassen. Das wurde auch dicht gemacht, das Ding. Kurze Zeit später, weil dieser Mord nicht aufgeklärt wurde. Nicht durch die Polizei. Das ist ja das Nächste. Da konnte nicht aufgeklärt werden, wer es war. Und daraufhin gab es Ermittlungen und alles. Ja. Und das Teil musste dann schließen im Endeffekt. Und ja, Jeanette hat einfach unbeschadet das Ding verlassen, sozusagen. Mhm. Und hat da ihre Erinnerungen zurückgelassen, im Endeffekt in diesem Altar, in dem Geocache sozusagen, in unserer Finaldose. Genau. Und hat sich aber dann kurze Zeit später umgebracht. Ja. Weil sie einfach nicht so wirklich einen Sinn im Leben gefunden hat. Das war ihr Problem. Richtig. Also der letzte Rest von ihrer Seele ist mit dem Mord an Max gestorben. Ja. Also es ist vergangen. Und dann hat sie sich umgebracht. Und das war auf jeden Fall auch nochmal ein krasser Moment so am Ende. Also für mich auf jeden Fall. Ich habe auch so gedacht, ey krass, dass sie das so machen. Also so habe ich es auch noch nie erlebt in dieser... Also ich habe schon so Stories gehört, die dann relativ blutig waren, also um so Lost Places. Mhm. Aber in der Form war das schon. Und das hat Suizid. Das hat auch dann ein Geocache-Team auch angemerkt. In der Form habe ich das zum Beispiel auch noch nicht erlebt, dass man so ein krasses Thema nimmt. Ne? Suizid? Ja, Suizid, ja. Also es war, die haben ja richtig reingeschrieben, unpassendes Thema oder so. Oder irgendwas irgendwie zu düster oder sowas war das doch. Ja, ja genau, das hat ja ein Team reingeschrieben. Ja, ja okay. Da könnte man vielleicht, ja, wenn du halt wirklich mit einem Kind da bist, wie das ja auch mit dem einen da stand, sag ich mal, mit dem einen, dessen Sohn den Final gefunden hat, einfach so, und dann hast du da so eine Suizidstory dahinter stecken. Mhm. Ja, das müsste man vielleicht nochmal irgendwie anmerken. Müsste man nochmal kenntlich machen, so ab 16 oder so. Genau, das wäre auch noch ein Verbesserungsvorschlag. Ja. Dass man das kennzeichnet, dass die Leute eben nicht mit ihren Kindern hingehen, gerade wenn du da noch kleinere, gut, mit ganz kleinen Kindern machst du das eh nicht, solche Sachen, aber ich meine... Aber wenn du das einen Zwölfjährigen hast oder so... Meine Geocaching ist ein Familienhobby, gell? Richtig. Familienfreundliches Hobby, und wenn es eben auch um so Horrorcaches geht, wird auch immer angemerkt, ab 18, gell? Also das solltest du eher angehen, wenn du wirklich volljährig bist, ne? Naja, ein Horrorcache fand ich, war das jetzt unglich. Nee, war es nicht, aber... Es war ein Dramacache. Es war kein leichtes Thema, das muss man schon sagen. Nee, das stimmt. Also, das kann ich mir schon vorstellen, da verstehe ich auch die Argumentation zu sagen, ja, es ist nicht so wirklich kinderfreundlich. Was ich auch noch, gut, das spoilert natürlich ungemein. Aber wir haben jetzt eh alles gespoilert. Nee, aber das spoilert ungemein, wenn du jetzt quasi in das Listing noch reinschreibst, sollten Sie schon mal Gedanken an Suizid gehabt haben, dann ist hier folgende Nummer oder wenden Sie sich an den und den. Oder man hätte das einfach noch unten mit an den Abschiedsbrief von ihr quasi noch mit dran machen können, in einer großen roten Schrift. Oder das. So, ja. Weißt du, das ja nochmal. Also ich finde das wichtig. So, das ist ja mittlerweile auch gang und gäbe, dass das immer mal wieder ankomme. Immer, wenn irgendeine berühmte Persönlichkeit sich umbringt, Robin Williams oder solche Leute, ja. Oder Chester Bennington. So. Das wird ja dann immer berichtet im Fernsehen. Und dann kommt ja meistens dann am Ende des Beitrags immer, sollten Sie selber irgendwie Gedanken daran gehabt haben, dann suchen Sie sich Hilfe und so. Ich finde, das müsste dann schon noch mit rein. Ja. Das finde ich. Also, das ist auf jeden Fall auch keine schlechte Anmerkung der ganzen Sache. Aber grundsätzlich möchte ich jetzt mal die ganze Erfahrung für mich resümieren, mal kurz. Mhm. Möchte ich nochmal sagen, erstmal war es wieder ein riesiger Spaß mit dir, wie immer. Wie immer. Und ich fand es richtig, also es war was mega Neues für mich. Ja. Mhm. Also ich war ja schon mal in einem Lost Place, aber nicht verbunden mit einem Cache. Man sagt doch allgemein dazu Lost Places, oder? Mhm. Oder ist das so ein Geocache-Fachterminus? Eigentlich nicht, gell? Nö, also Lost Place gibt es auch so. Also es gibt da. Denn wir haben nämlich in unserer Heimatstadt haben wir auch noch ein Lost Place. Ohne Scheiß. Also ich war lange nicht mehr da, aber kann ich dir irgendwann mal zeigen. Das musst du mir mal zeigen. Den können wir auch mal unter die Lupe nehmen. Auf jeden Fall. Also ich finde sowas immer interessant, so alte Gebäude angucken. Also es hat irgendwie eine Faszination. Es hat eine Faszination. Es hat eine gruselige Faszination, finde ich. Mhm. Weil gerade dieses Verwitterte, dieses Kaputte, wirkt so apokalyptisch. Auf jeden Fall. Also so könnte es aussehen, wenn der Mensch nicht mehr da ist. Mhm. So, ja. Die Welt nach dem Menschen. Ja. Die Plünderung beginnt. Richtig. Die Natur holt sich wieder alles zurück, das ist doch mal interessant zu sehen. Ja, ja. Ja, alles verfällt so mit der Zeit. Mhm. Aber hier siehst du eben, dass das Ding noch eine Weile offen war. Mhm. Und wahrscheinlich vielleicht 10 Jahre, 15 Jahre zu ist. Wir haben ja auch noch drin eine Zeitung gefunden von 2005. Ja. Ne? Also. Wir haben ja im Gebäude zum Teil auch, hat man auch schon gesehen, wie dann eben von der Decke das Wasser reingetropft ist und sich dann so richtig so Stalaktiten gebildet haben, sozusagen. Genau. So Kalkablagerung oder was das war. Ja, irgendwelches Kalk oder so. Das war hochinteressant. Und wie der Frost oben langsam die Feuchtigkeit im Stein, dann immer, wo dann immer Stücke von der Decke weggeplatzt sind. Hm? Ja, also das war richtig interessant. So. Was ich auch gut fand, war dann eben auch solche Hinweise wie No GC. Hm? Also kein Geocache. Dass du dann auch nicht aufs Dach latscht oder auch nicht zu weit nach vorne gehst. Und das war schon richtig gut. Das finde ich auch mal wichtig, also dass sowas gemacht wird von den Leuten, die dann einen Cache anlegen, dass die nochmal so ein paar Sachen, die einfach zu gefährlich sind oder wo Leute auf falsche Gedanken kommen könnten, einfach ausschließt. Das habe ich auch schon in anderen Locations erlebt, die es mittlerweile nicht mehr gibt zum Teil, dass dann im zweiten Obergeschoss, da hast du richtig gesehen, wie komplette Böden gefehlt haben, so, die eingefallen waren. Und da stand aber dann oben über den ersten Türrahmen, wenn du überhaupt in diesen Teil des Gebäudes wolltest, stand ganz fett No GC, richtig mit großen Buchstaben, Ausrufezeichen, geht da bloß nicht rein. Da hast du nur noch die Balken gesehen, sowas. Da waren komplette Teile vom Boden nicht mehr vorhanden. Krass. Ja. Auf jeden Fall. Und der unteren Etage entsprechend waren diese Teile dann auch gekennzeichnet, dass du nicht drunter gehst, wo es einstürzen könnte, weißt du? Ja, ja. Also ich fand's Alter, war das hell. Ja. Eine richtig interessante, coole Sache. Ja. Wie würdest du jetzt die Story bewerten? Also die Story, ich habe das eigentlich selten in so einer Ausführlichkeit erlebt. Okay. Dass die Story so krass, also ich habe bei den Sachen, die ich bisher gemacht habe, hast du auch immer dann Briefe. Meist war die Einleitung immer ziemlich krass. Ja. Umfangreich, weil es da am einfachsten ist, erstmal den Leuten schon mal digital was zu geben. Ja. Oder einen Einführungstext am Anfang an die Hand zu geben. Und habe da oft mitbekommen, dass dann zwischendurch nicht mehr so krass war, die Story. Also so extrem aufwendig. War dann meistens eher der Hinweis dann noch ein bisschen verklausuliert und dann war es gut. Genau, ja. Da muss ich sagen, mit diesen Briefen, das fand ich eine super geile Idee. Das habe ich in der Form noch nie erlebt, dass man im Endeffekt am Anfang schon alles bekommt, alle Dateien oder alle Nachrichten und die so nach und nach entschlüsselt, also sich so dann an die Story ranarbeitet und so kann man natürlich auch mehr Inhalt transportieren einfach in solchen Briefen, die man schon sowieso bei sich führt. So, das fand ich echt einen interessanten Ansatz und mir kam es jetzt so vor, als wäre storymäßig mehr drin gewesen in dem Ding. Und ich fand die Story auch interessant geschrieben, einfach so, wie sie es gemacht haben. Du konntest es nachvollziehen, was in dem Mädchen vor sich geht, was sie da so durchgemacht hat. Es war gut verbunden mit den Teilen des Hauses, fand ich. Ja, also es war ein schöner Rundgang. Du wurdest damit gut durchgeführt. Es war auch wenig Backtracking. Es war nur einmal Backtracking ein bisschen. Mhm. Aber das ist meist, also nach meiner Erfahrung sowieso, eigentlich so klassisch bei Lost Place Caches, dass die dich versuchen, so ein bisschen durch das Gebäude zu führen anhand der Story. Dass sie sozusagen die Teile, die Leute interessant finden, die den Cache legen, dass sie die nutzen als Eckpunkte, um dort was zu verstecken und das dann auch die Station werden, mit denen sie dich dann sinnvoll auf einer Route durch diese Gebäude führen. So. Es hat mir hier gut gefallen, auf jeden Fall. Also die Story fand ich gut einfach, wie sie geschrieben war. Mhm. Klar kann man da jetzt dran kritisieren, muss man so ein Thema nehmen und man hätte auch was man hätte auch was komplett Fröhliches erzählen können, natürlich. Gell? Ich kann darüber hinwegsehen, weil ich nun mal gesettelter Erwachsener bin, der am Leben ist. Genau. So, ich kann darüber hinwegsehen. Ich finde das jetzt nicht so schlimm. Ich habe jetzt, das ist mein erster Lost Place Cache, aber wenn dann, du hast ja mehrere gemacht, aber wenn dann jeder so eine Thematik hat, also irgendwas mit Blut, Mord, mit irgendeinem Mörder, so mit einem verrückten Doktor oder was du mal hattest. Mit dem verrückten Professor, das war cool. Ja. Da ging es darum, dass du da sein Erbe suchst. Das war eine richtig schöne Idee. Ne? Ja. Also wenn das alles immer nur so auf Grusel und so brachial auf Grusel gemacht ist, das würde mir auf den Sack gehen dann irgendwann, weißt du, noch immer dasselbe, so repetitiv, ja. Ist aber auch nicht immer so, kann ich schon mal sagen. Also da habe ich auch schon andere Sachen erlebt. Das ist schön. Einmal, also da kann man auch schon immer so ein bisschen vom Titel kann man ableiten. Also ich habe bei dem Titel dann auch erst gedacht, vielleicht gibt es ein Happy End am Ende. Ja, also das war ja ein Story. Das war ja nicht ganz klar. Ja. Vielleicht findet sie ihre Tochter wieder oder die treffen sich irgendwo wieder. Ja. Sagt ihr, pass auf, da wohne ich jetzt. Komm vorbei. Ich bin jetzt bereit, dir eine letzte Chance zu geben. So. Genau, und das habe ich auch noch so ein bisschen gedacht. Ich habe auch schon so ein bisschen gedacht, vielleicht ist diese ganze Nummer mit, du weißt, was Vater damals mit mir gemacht hat, dass das eine falsche Fährte ist, dachte ich. Ja. Ich dachte, am Ende kommt raus, okay, der Vater hat mit mir immer das und das geguckt oder sowas. Gell? Oder wir haben in der Zeit haben wir immer irgendwelche Spiele gespielt oder Sherlock Holmes oder sowas. Ja, genau. Und dadurch hat er mir weitergeholfen im Leben, gell? Und mit dir habe ich auch nur einen Kontakt nicht mehr gesucht, gell? Und irgendwie sowas. Dass am Ende jetzt wirklich so eine Story bei rauskam, hat mich ein bisschen überrascht dann. Ja. Dass sie so durchgezogen haben, aber das verdient trotz allem, du hast ja jetzt eben auch gesagt, du bist erwachsen, also wir sind beide erwachsene Leute. Uns macht das jetzt nichts aus, dass das so ein schweres Thema ist und dass es da um Suizid geht und Mord und sowas. Ich finde es einfach mutig, so eine Story zu machen. Ja. Das so durchzuziehen. Und das habe ich auch so mit dieser Ernsthaftigkeit eigentlich auch noch nicht erlebt, würde ich sagen. Okay. Also ich habe mal so eine Art Horror Lost Place Cache gemacht. Ja. Wo es um so einen ehemaligen Fleischer ging. Das war in Halle, an der Saale. Und das war dann, da war ganz klar, der ist verrückt und sowas, gell? Und hier sitzt, da hängt da oben eben ein Herz in der Innenhalle oder sowas, da sind die Wände blutverschmiert und sonst was. Das war dann wieder zu dolle. Da hast du dann eher so ermittelt nach dem, ne? Das war dann so richtig gemacht, ne? Ja, das war dann wieder zu viel, dass man das dann wieder nicht ernst nehmen konnte. Genau, das war schon wieder so halb drüber, wo ich dann auch dachte, ja, okay, gut, das ist jetzt so fast ein bisschen trashig schon wieder. So ja, genau, trashig, ja. Da nochmal Verweis an die letzte Folge. Trash. Genau. Wenn ihr Trash braucht, letzte Folge. Sieg der Liebe. Genau. Und, Nee, aber da muss ich echt sagen, Story, was du jetzt gesagt hast und auch so diese Führung ist klassisch, hat mir aber gut gefallen. Ich fand das auch wenig Backtracking, fand ich auch einfach gut. Habe ich auch schon erlebt, dass du dann nochmal irgendwo zurück musst. Ja. Oder wieder an anderen Räumen vorbeigehst und in einen anderen Teil rüber gehst. Das fand ich ja echt eine gute Route, wie das geführt hat. Durch das Gebäude, man hat das Gebäude schön gesehen und die Story hat mir echt gut gefallen. Also ich fand die auch wirklich toll erzählt. Ich fand es eine schöne Idee. Und ich finde, ich finde es auch gut, dass er halt auch nicht wirklich so, ich dachte am Anfang, okay, Erdgeschoss, zweites OG, da wird es jetzt bestimmt hoffentlich nicht im ersten OG weitergehen. Mhm. So, das war zum Glück nicht so. Also das Einzige, was im ersten OG war, war hinten der die Aufschrift ICU an dem Stromkasten. Stimmt, ja. Das war das Einzigste. Also sie haben jetzt nicht wirklich alles, jeden einzelnen Raum da nochmal beleuchtet und nicht wirklich Vollgas gegeben, so in der Hinsicht. Mhm. So das Künstliche auch in die Länge gezogen. Ja. Das finde ich auch gut. Es war eben auch storytechnisch nicht so vorhersehbar. Das fand ich auch, ja, fand ich auch cool. Ja, und dass eben die Briefe auch so geschrieben wurden, dass du das nochmal einigermaßen nachvollziehen konntest. Wir hatten eben das Glück, dass wir nochmal nachvollziehen konnten, was passiert ist. Ja. Gut, wir wissen jetzt nicht, wie dieses ICU an die Wand gekommen ist. Ob das nur ihr Blut war, ihr eigenes, oder ob das von jemand anderem Blut war. Es war ja eine blutige Hand daneben. Mhm. So, das wird für uns immer ein Rätsel bleiben. Aber auf jeden Fall, ja. Das ist so ein bisschen, wenn du alles von der Geschichte nimmst, dann ist es ja auch, das Mysterium ist ja dann noch beendet. Ist ja dann weg. Ah, da kann man wieder dem Cash zugutehalten. Es waren eben echt knifflige, gute Verstecke für die Zahlen. Ja, das stimmt. Zum Teil zu knifflig auch. Scheiß Stöpsel, ey. Zum Teil grenzwertig, aber ja, es war trotzdem, wer was sucht, was einen ein bisschen herausfordert, ist, glaube ich, bei dem Cache ganz gut bedient, denke ich. Ja. Mal. Und sich vielleicht auch vielleicht mal so ein leichtes Schauern über den Rücken lassen gehen möchte. Mhm. Am intensivsten fand ich den Keller, also nicht den Keller, zum Glück gab es da keinen Keller, bin ich ehrlich froh drüber. Beim zweiten Mal fand ich den Heizungskeller hinten nicht mehr so schlimm. Mhm. Obwohl es stockenfinster war, ja, fand ich den nicht mehr so schlimm. Aber wo es noch hell war, fand ich den echt böse. So hinten dieser Heizraum mit irgendwie alles umgeschmissen und da war noch so die meisten Möbel noch drin. Also ein Schrank und ja, da war noch ein Ventilator, ein alter. Und da war noch dies und jenes und so, das war schon ganz gut. So. Ich glaube, so ein Heizraum hat auch so ein bisschen das Flair wie bei Kevin allein zu Hause, der Keller. So. Ja. Wenn du reinkommst und dann hast du da so einen gruseligen Kessel da stehen, so einen Heizkessel. Genau. Die Klappe. Ja, auf jeden Fall. Also es war für mich eine völlig neue Erfahrung. Jetzt ist aber so langsam der Punkt, denke ich, auch erreicht. Wir haben jetzt normal gecached. Wir haben eine Where I Go Runde gemacht. Wir haben eine Paddeltour gemacht, die zwar nicht fertig ist, ja, aber wir versprechen nichts, vielleicht irgendwann mal weitergemacht werden kann. Und wir haben jetzt einen Lost Place Cache gemacht. Jetzt bin ich ein bisschen überfragt, was gibt's denn da noch, was man als nächstes machen könnte? Also ich habe immer noch so ein Ding, auch da sind wir so beide so ein bisschen gespaltener Meinung auf dem Schirm. Nachtcache beziehungsweise ich habe ja noch was auf dem Schirm, was bei mir noch, also was in der Community verdammt groß ist. Es gibt so eine Dexter-Reihe in Hessen, liegt die, glaube ich. Ja. Und da sagen, von der Serie oder was? Na, von der Serie wirklich. Also okay, Geht's wirklich um die Thematik, also um Dexter. Ja. Und die Dinger, die werden ganz schön durch die Decke gelobt, zum Beispiel. Ja. Oder die Kinder des Buchbinders habe ich gestern noch entdeckt. Das auch, hat über 4000 Favoritenpunkte. Wow. Also da sagen die Leute, da musst du noch das Eingangsrätsel, ich habe es gestern nicht knacken können. Ich weiß nicht, mich interessiert, hat es auch in Hessen. Ja. Das hat mir neulich auch nochmal jemand gesagt. Er hat gesagt, also wenn ihr einen Cache macht, Lost Place, der hat über 90% übrigens Favoritenpunktquote. Ja. Die Kinder des Buchbinders, die sind auch ein Riesending zum Beispiel. Also man kann vielleicht nochmal gucken, ob man nochmal ein ganz spezielles Ding sich rausnimmt, so ein Riesenhighlight. Ja. Oder sowas wie das Müssmannhaus, was im Prinzip ein Escape Room ist. Da könnt ihr auch gucken, wenn es euch interessiert, das Müssmannhaus, da geht es eben um einen Mörder, der hat tatsächlich existiert, Müssmann. Da haben zwei Geocacher, haben wie so eine Trailer-Landschaft gemietet, gekauft, was weiß ich, wie die das gemacht haben. Also die haben verschiedene die haben sich quasi wie ein Lost Place selber gebaut. Genau, die haben im Endeffekt so eine Art Escape Room zusammengebaut und haben diese einzelnen Ladewagen da miteinander verknüpft, dass du von dem einen in den anderen reinklettern und kriechen kannst. Und teilweise sind dann eben diese Verbindungsgänge, also du kriegst dann auch ein bisschen Platzbeklemmung in dem Sinne. weil diese Verbindungsgänge, die sind eben aus Platzgründen teilweise auch nicht größer als ein Bierkasten. Ja? Das heißt, du musst auf allen Vieren durchkriechen und sowas. Also das muss ein Ding sein, das steht auch für sich selbst, die Nummer. Ja. Wo du dann am Anfang erstmal so einen digitalen Code eingeben musst. Also gibt's richtig Berichterstattung, wenn du auf YouTube guckt, von... Ja, von oder, Leuten, die das reviewen quasi. Genau, oder auch, ich glaube, irgendwann hat auch mal hier der NDR oder sowas drüber berichtet. Ja. Gesagt, hier, jetzt gibt's im Müssmannhaus, hier haben zwei Geocacher erstellt, dann zeigen die da kurz was von. Und da geht's eben auch um so eine krasse Horror-Thematik. Ach, das ist natürlich, das sind so die ganz großen Aushängeschilder, sag ich mal. Also so Dinger findest du dann wirklich nur ein-, zweimal. Aber da sind wir ja wieder bei Lost Places, Schrägstrich. Ja, da sind wir wieder in der gleichen Richtung, ja. Also Nachtcache ist für mich noch so ein Ding, wo ich Bock drauf hätte. Mhm. Was ich eben auch nochmal ganz interessant finde. Ja, aber das haben wir ja schon gemacht. Was soll denn da anders sein? Nachtcache? Ja, was? Wir haben in der Nacht haben wir mal gecached, ja. Ach so, meinst du jetzt ja, wo wir da in, wo wir im Wald waren, ja. Ja, Nachtcache gibt es auch nochmal richtig... Da gibt es auch noch andere Kniffe, so andere Rätsel und so ein Kram. Das gibt es nochmal richtig krass, ne? Dass du da wirklich... dass die richtig mit Reflektoren ganze Gebilde gebaut haben und sowas. Also okay, richtig krass. Da gibt es richtig brutale Sachen. Also ich habe auch mal einen gemacht, da hast du dann plötzlich in einem Baum, da ging es um Wasserwerk, und da hast du dann plötzlich in einem Baum von Weiden, hat er aus Reflektoren ganz groß H2O gemacht von Weiden. Krass. Da hast du plötzlich einen Baum geleuchtet und hast plötzlich ganz groß in der Nacht hat dir eben H2O, die Abkürzung vom Wasser, entgegengestrahlt. Von der Ferne. Da musstest du, da muss ich jetzt hingehen als nächstes. Also, wo wirklich mit Reflektoren und Lichtern im Endeffekt die Wegführung funktioniert. Ja. Und du dann richtig auch Stationen hast, die eben auf Lichtreaktionen basieren. Also, es gibt zum Beispiel Reaktivlichter, die du anleuchtest und dann leuchten die dir eine Buchstabenkombination zurück oder eben einen Morsecode oder sowas. Okay, krass. Dann blinken die in einem bestimmten Rhythmus, den du dann mitschreiben musst. Na? Geil. Also sowas gibt's auch. Also Nachtcaches sind eigentlich nochmal so eine Rubrik für sich, aber da musst du echt gucken auch wieder. Da gibt es solche, die sind ganz simpel gemacht, wo du einfach nur Reflektor. Okay, jetzt muss ich abbiegen. Reflektor. Okay, das war's. Okay. Und durch, gell? Aber es gibt eben auch richtig starke Dinger, wo die da sich Mühe machen und richtig mit elektrischen Schaltkreisen dir da krasse Lichtreflektoren oder irgendwelche Schaltkästen zurechtbauen. Na? Okay. Das war ja unter anderem von, das klingt ja grundsätzlich auch interessant. Von dem Team, von dem wir heute den Cache gemacht haben, deswegen habe ich gesagt, die sind Größen in der Szene mittlerweile, die Titanen, die hatten einen Cache, den gibt es leider nicht mehr, ist mittlerweile archiviert, weil es Bauarbeiten auf dem Gelände gab, ja, und Sachen weggerissen wurden. Mir fällt immer noch nicht ein, wie der heißt, der Cache, aber der war in den Kreisen. Da haben mir mehrere Geocacher unabhängig voneinander gesagt, hast du den schon gemacht? Das ist das Krasseste, was ich bisher gesehen habe an Technik. Und das war ein Nachtcache. Okay. Aber da wurde eben angesetzt 5 bis 6 Stunden. Ja. Krass. Also da fängst du in der Nacht an um 10 und kommst früh um 4 wieder raus, so nach dem Motto. Gell? Also ja, musst du richtig in irgendwelche Bunker rein, und der hatte dann noch so Alien-Thematik. Und da gibt es auch jetzt eine Fortsetzung von. Anlage 42 nennt er sich. Und da merkst du schon, da geht es jetzt drum, um die Hintergründe so ein bisschen. Ja. Geht es Richtung Vertuschung von der Regierung. Aber da ist ja dann auch wieder sinnvoll, das in so einer Jahreszeit zu machen. Da macht es wieder Sinn, ja. Da macht es wieder Sinn, weil da fängst du nicht um 10 an, sondern um 18 Uhr. Mhm. So, und da kommst du, was weiß ich, um 3 Uhr nach Hause. Ja. Also da geht es dann so ein bisschen Richtung Regierungsvertuschung und hier. Ja. Ja. Wie sie alle heißen. Gell? Aber so von grundsätzlichen Rubriken haben wir jetzt viel abgedeckt, oder? Ja, wir haben im Prinzip jetzt wirklich eine breite Masse schon gesehen. Also was du dann noch machen kannst, sind eben irgendwelche bestimmten Themenrunden, wo du eben wirklich dann tolle Gadget-Caches siehst, wo Leute sich dann wirklich auch die Mühe gemacht haben, tolle Sachen zu bauen. Also was Ähnliches hatten wir mit unserer ersten Runde auch schon. Deswegen hatte ich die damals auch rausgesucht, wo du dann eben, also unter Gadget verstehe ich auch, dass sie sich Mühe gemacht haben, dass du was zu tun hast an dem Cache. Genau. Wie was machen muss, wo jemand einfach nochmal was gebaut hat. Aber ja, es gibt zum Beispiel der bei in Ulla, der, wo du zum Beispiel aus einer langen Röhre mit einer magnetischen Angel so einen Haufen Fische rausholen musst. Ja, sowas. Und dann unten drin, ja, sowas wie so, noch so ein Gimmick. Ja, na? Ja, ich weiß es. Sowas gibt es auch dann auch wieder in die Richtung, wo dann Leute sich nochmal mehr mit Strom auseinandergesetzt haben und Schaltkreisen. Und ja, die dann wirklich mit, wo du dann an jeder Station einen 9-Volt-Block mitbringen musst oder sowas, gell? Okay. Sowas finde ich auch immer sehr interessant, wenn Leute da so wirklich sich mit Elektrizität auseinandersetzen, ja, und da geile Sachen zusammenbauen. Was halt geil ist, so jetzt, ich finde, das ist halt auch gut geeignet, auch so dieses Podcast-Format, also diese Podcast-Rubrik, die wir machen, ist halt auch wirklich gut geeignet, dann wirklich solche Highlights aufzunehmen, finde ich. Auf jeden Fall. Also darauf würde ich dann auch in Zukunft, wir haben so die Standards haben wir eigentlich jetzt weg. Ja, also so eine Standardrunde mit ein paar Gadgets haben wir gemacht. Genau. Wir haben, ja. Also wenn ich sowas wieder machen oder wenn ich sowas nochmal vorschlagen würde, dann würde ich wirklich nach einer Runde suchen, wo ich merke, da sagen da die Leute, das ist einzigartig. Ja. Da musst du gewesen sein. So, ja, gell? Also da gibt es auch so Runden, wo Leute richtig Seilbahnen bauen und sowas. Gell? Geil. Wo die dir so einen halben Kletterpark noch parallel zur Cash-Runde bauen. Gell? Also gibt es schon mega Sachen noch zu entdecken. Aber man muss eben auch immer überlegen, das ist für uns einfach so eine Sache, die wir berücksichtigen müssen, was ist vertretbar. Gell? Also wir können jetzt nicht hier irgendwelche Rundreisen machen, genau, ja, oder ein Wochenende komplett wegfahren. Dafür haben wir einfach da auch noch gewisse Privatleben und Sachen rundherum, ja, zu tun. Ja, gerade zur Zeit. Also ich denke, das wird in 1,5 bis 2 Jahren, 4 Jahren, wird das alles sich entspannen. Und genau, dann ist das alles ein bisschen ruhiger. Maximal, wenn sich das mal anbietet, wir haben eh was vor, in der Nähe ist sowas, dann kann man mal überlegen. So. Also wenn man, ja, sagt, okay, wir wollen jetzt eh mal ein Wochenende, keine Ahnung, nach Hamburg die Rocket Beans besuchen oder sowas. Ja. Nehmen uns das mal vor. Dann kann man natürlich gucken, im Umfeld von Hamburg oder in Hamburg, was gibt's, was kann man mitnehmen? Das ist ja mein Ansatz dann immer. Ja. Dass ich gucke, was gibt's Geiles in der Nähe, und dann gucke ich natürlich gleich nach Favoritenpunkten, wie es auch in London war, dass ich mir dann ein paar schöne Sachen raussuche, ja, und eher so stichpunktartig mir ein paar Highlights setze. So. Und da würde ich auch wirklich, wenn wir das in Zukunft wieder machen, so ein Geocaching-Podcast, dann würde ich wirklich nach was richtig Geilem suchen. Ja. Also dann würde ich auch sowas wie eben hier die Kinder des Buchbinders, da habe ich echt, muss ich sagen, richtig Bock drauf bekommen, wo ich das jetzt nochmal gelesen habe. Ja. Und da den Lob, also da haben selbst die Leute im Log nochmal geschrieben, haben gesagt, Fazit, unbedingt machen. Ja. Unbedingt machen. Also so Sachen, das hörst du auch selten. Du hörst selten, dass Leute, ja, solche Fazits, so ein Fazit ziehen, dann einfach sagen, hier, ey, den müsst ihr gemacht haben. Ja. Das klingt aber nach einem Wochenendausflug. Ja, das muss ich dann auch wieder sagen. Dass also, wir da irgendwo ratzen müssen. Nach Hessen fahren ist natürlich auch nicht mal eben so gemacht. Ja. Kommt drauf an, wo der genau liegt. Ich meine, wir waren jetzt auch 1,25 Stunden unterwegs, gell? Mhm. Also. Ich meine, nach Leipzig sind wir auch 1 Stunde gefahren hin und zurück, gell? Ja. Ich weiß. Bisschen was nehmen wir schon auf uns. Ja, na gut, das liegt aber ist auch Peters Schuld, Leute. Ja, das suche ich mir immer so aus, das muss ich dazu sagen. Also ich bin eben auch so, wie Robert auch schon mal gesagt hat, ich habe so ein bisschen das nähere Umfeld leer gecached. Ja, das ist eine Ödnis. Und eine Podcast, nee, nicht eine Podcast-Ödnis, aber eine Geocaching-Ödnis. Ja, und ich habe jetzt nur mittlerweile meine 2500 Caches bald gefunden. Und mir geht es dann auch so, dass ich gerne dann auch einfach mittlerweile auf Qualität gucke oder mal gucke, was interessiert, ja, mich, worauf habe ich Bock, interessiert mich was thematisch. Es gibt ja auch hier so Sachen dann eben für Legend of Zelda gibt es in der Nähe auch eine Runde. Aber die hat wieder nicht so die Favoritenpunkte, wo ich mir denke, ach, weiß ich nicht, ob du damit dann glücklich bist am Ende. Ja. Ich finde das cool, wenn jemand thematisch sowas die macht. Die kann man privat machen, so mal. Genau. Also ist dann ärgerlich, wenn es dann am Ende immer für irgendwie. Die Statistik. Genau, ja. Wenn es am Ende dann Cash irgendwie so und so heißt. Und am Ende war es aber gar nicht so wirklich das Thema so cool umgesetzt, wie du es dir vorgestellt hast. Und da muss ich sagen, da bin ich am Ende des Tages froh, wenn ich einfach so ein Cache wie heute gemacht habe. Egal wie lange wir da gebraucht haben, am Ende war es ein tolles Erlebnis. Man, ja, hat eine interessante Location gesehen. Es waren alle Emotionen dabei. Genau. Man hat zusammen was durchgemacht. Es ist auch in der Gruppe ein schönes Erlebnis. Ja, die Story hat begeistert. Und da sind am Ende eben einfach alle Ärgernisse oder Sachen, über die man, wo man denkt, okay, das müsste vielleicht nochmal abgeändert werden oder das würde ich dann einfach nochmal als konstruktives Feedback zurückgeben, den Ownern, sind dann am Ende alle Ärgernisse weggewischt. So, am Ende denkst du dir einfach, es war cool, dass wir das jetzt gemacht haben. Ja. Es hat Spaß gemacht. Also die, und der Weg hat sich gelohnt. Ja. Ja. Und die über 400 Favoritenpunkte gerechtfertigt, oder? Ja, auf jeden Fall. Also von mir kriegt er einen Favoritenpunkt. trotz allem, auch wenn das jetzt vielleicht vorhin ein bisschen negativ klang, sehr negativ und kritisch klang, aber man kann ja trotzdem Kritik üben. Ja, das war, ist ja auch keine unberechtigte. Also es ist ja nicht so, die Fotzen haben es einfach scheiße gemacht. Nee, also wie? Ja, genau. Wir haben ja ganz höflich gesagt, dass vielleicht da noch ein kleines Stellschräubchen, wo noch was geht. Wir haben es war begründete, konstruktive Kritik in meinen Augen. Genau. Es war nicht so, dass wir gesagt haben, ja, war scheiße. Ja. Die Zahl habe ich nicht gefunden, deswegen war das kacke. Das passiert, vielleicht haben wir es auch halt einfach nicht gerafft. Ja, manchmal hat man auch einfach Tomaten auf den Augen. Ja, genau. Der beste Beweis ist ja, dass wir halt einfach falsch gegangen sind. Ja. So, dass wir dieses Wort Richtung, weist die Richtung, beziehungsweise, ja, muss ich da noch was ansprechen? Also ich glaube, ich habe nämlich in dem einen Raum der Hinweis mit der Lampe, deswegen habe ich das nicht so gerafft, war nämlich Spiegel, Lampe. Und da war kein Spiegel. Ach so. Aha, ja. Okay. Aber ich habe in einem anderen Zimmer, das ist mir jetzt auch erst im Auto aufgefallen, einen Spiegel gesehen. Ach so. Wo ein Herz drauf war. Mhm. Aber nicht, das war einfach nur wie draufgeschmiert. Ja? Also es war nicht jetzt irgendwie mit Edding oder so. Kann sein, dass das jemand weggeräumt hat oder so, woanders hingelegt hat. Ja, das ist eben... Keine Ahnung. Auf jeden Fall... Ist nicht auszuschließen. Wir haben es aber dann wenigstens rausgekriegt. Das war doch schon mal was. Das ist doch schon mal etwas, wie Helge Schneider sagen würde. Ja. Ja, das ist auch immer schwierig. Ich muss auch ehrlich sagen, wenn ich jetzt mir überlegen würde, wenn ich die Möglichkeit hätte, so einen Cache zu legen. Ja. Ich bekomme... in Lost Place, man muss sich manchmal auch mal in die andere Seite reinversetzen, wenn man jetzt selbst Owner wäre. Ja. Wenn ich mir jetzt überlegen würde, ich versuche jetzt da irgendwie eine Story zu erzählen und an verschiedenen Stationen Sachen zu verstecken, das ist manchmal schon gar nicht so einfach sich richtig zu überlegen, zu durchdenken bis zum Ende, ja, dass man eine Abwechslung hat, einerseits, ja, die Story irgendwie auch Sinn ergibt und dass man eine Runde zu bauen. Genau, dass man auch am Ende nur Gegenstände hat, die nicht wegkommen können. Ja. Ja? Bei dem ganzen Vandalismus, der nun einfach mal geschieht in solchen Objekten. Genau. Der nicht zu vermeiden ist. Und deswegen war es eben mutig, auch diesen Kleiderbügel zu machen, fand ich. Auf jeden Fall, ja. Auf jeden Fall. Nee, also alles in allem war es einfach... Ja, hat richtig Spaß gemacht. Richtig geil. Ja, hat richtig Fun Spaß gemacht. Und das sind für mich einfach auch so Highlights, wo ich sage, ja, jetzt fahre ich da mal hin, da nehme ich mir auch einen Tag für, weißt du? Ja. Da kann ich gerne mal ein ganzer Tag für einen Cash drauf gehen. Und das egal, stört wie, mich dann egal nur. Wie hart die Woche war. Das stimmt. Es war am Ende einfach... Ja, man ist mal richtig gut auf andere Gedanken gekommen. Das ist auch so ein richtiger Punkt. Und... Ich sag mal, von den Kosten her, also ist es so, Geocaching eines der günstigsten Hobbys, die es gibt, finde ich. Mhm. Wenn du jetzt nicht wirklich auf Ausrüstung gehst, so ein Kram. Auf jeden Fall, ja. Bis auf Spritkosten haben wir eigentlich heute keine Kosten gehabt. Nee. So, absolut, genau. Das muss man mal sehen. Das ist im Prinzip, woanders bezahlst du da Geld, um da irgendwo reinzugehen, um euch in einen Phantasia-Park zu gehen oder sowas. Ja. Und hier hast du einfach mal... ja, du hast was Historisches vor dir, hast da ein altes Gebäude, ja, und das und kriegst eine Story erzählt, dann machen sich Leute Mühe, ja, da irgendwo Sachen zu verstecken und am Ende da auch so eine Dose zu verstecken. Das ist ja alles ein Aufwand, den die Leute auch haben, ja, Geld, was sie investiert haben, und du kriegst das sozusagen als Konsument für lau. Also du musst keinen Eintritt bezahlen, nichts machen, ja, dann nicht irgendwie Geld hinterlegen oder sowas. Wo ich da manchmal auch denke, fast sogar, ja, ich würde denen aber sogar auch Geld dafür geben, gell? Also wenn es am Ende so eine Spendendose, ja, dastehen würde, würde ich da auch 5 Euro reinstecken oder was weiß ich, gell? Also ich hätte auch kein Problem damit, das gegen zu finanzieren. Ja. Na, und da muss man echt mal einen Hut davor wirklich abziehen. Ja. Heben. Also, ja, Leute, also fand ich richtig geil. Also, ich werde das noch ein bisschen alles zerdenken, denke ich. Hm. Also es war eine ganz, ganz einzigartige Erfahrung für mich. Auf jeden Fall. Muss ich sagen. Also Lost Place gibt's auch, wie gesagt, nicht mehr so viel. Das ist teilweise ein bisschen schade, weil es eben immer schwieriger wird, unter allen Auflagen, die es so behördlich gibt, da überhaupt sowas noch zu machen. Und kommt auch natürlich drauf an, wer das macht. Also wer hat das Grundstück, und manche stellen sich da absolut quer. Also das ist auch aus Owner-Sicht nimmt man auch was auf sich, was extrem Probleme bereiten kann, finde ich. Also klar gibt es diesen Haftungsausschluss, den einfach alle schon reinschreiben. Ja. Die Owner, womit ich absolut d'accord bin. Also sowas kann man einfach nicht verlangen. Dass, irgendein Vollidiot krabbelt da auf das Dach drauf und bricht die Knochen. Also, obwohl da trotzdem GC dasteht. Also ja, ich könnte es mir gar nicht vorstellen, ob ich sowas machen würde. Also wenn ich die Möglichkeit bekommen würde, klar wäre das geil und wäre ein Highlight. Ich habe ja einen kleinen Lost Place Cache. Ach, siehst du, den müssen wir uns mal angucken. Ah, du, ja, du selber, ach so, den, ja. Ja, stimmt, da liegt ja einfach nur ein Tratti. So, einfach, der ist ja einfach nur zum Zeigen quasi. Hm. Genau. Stimmt, ja, Robert hat auch, ja, das ist ja auch eine Möglichkeit, man muss ja auch nicht die Gebäude immer betreten, man kann ja den Cache auch einfach nur mal zeigen, ja. In der Nähe platzieren. Ob dann jemand das Ding betritt, du kannst ja sagen, nee, muss nicht betreten werden. Ob es dann jemand betritt am Ende, ist natürlich jedem seine Sache. Gell? Genau. Ob man das auf sich nimmt, die Gefahr. Ich habe dann auch drunter geschrieben, bitte das Haus nicht betreten, weil gefährlich oder so. Mhm. So, betreten auf eigene Gefahr. Ja. So. Hier, da ist der Peitsche. Der Peitsche. Die Sau, Stück Stock, hier abgeklappt. Robert hat die Weiden der Peitsche noch mitgenommen. Die Weiden der Peitsche. Die Peitsche der Weide. Die Weiden der Peitsche. Stark, Peter. Nee, ey, ohne Scheiß. Also riesen Leute, Props, wenn ihr mal die Chance habt, guckt euch das mal an. Macht das mal. Das ist ein höchst interessantes Erlebnis. Und selbst wenn es euch als Geocacher jetzt nicht interessiert oder sowas, oder ihr keine Geocacher seid, dann und ihr kennt irgendjemanden im Umkreis, der Geocacher ist, vielleicht einfach mal fragen, ey, gehst du mal auf Lost Place oder sowas? Nimm mich da mal mit. Angucken? Ja. Ich würde einfach mal mitkommen aus Interesse. Ich will mir nur die Örtlichkeit angucken. Es gibt ja Leute, die machen einfach nur gern Fotos von solchen Locations oder suchen neue Fotoshooting-Möglichkeiten einfach. Und da bietet natürlich Geocaching oder wenn man da angemeldet ist, einfach mal nach LP geguckt. Die Abkürzung ist da gängig. So ging es mir an der Anfangszeit vom Geocaching. Genau, ich habe immer an Let's Play gedacht. Habe gedacht, was ist denn hier Sorbitz Mühle LP? So hieß der Cache jetzt nicht, aber es gibt ja manchmal so Caches, da steht ein LP davor oder dahinter. Und ich dachte Ewigkeiten, was ist ein LP? Let's Play, hä? Fängst du da an zu spielen bei dem Cache oder was? Oder was ist das? Was? Bist du spitz oder was? Bis ich dann irgendwann erfahren habe, dass das Lost Place auch heißt, diese Abkürzung. Ja. Also ich weiß hier auf jeden Fall in unserer Heimatstadt noch von dem Lost Place. Mhm. Und den zeige ich dir dann einfach mal. Bin mal gespannt. Bin da echt... Hab da immer Bock gesagt, drauf, ich war da mindestens... Ich wäre 30 dieses Jahr, scheiße. Ich war da mindestens 15, naja, so 14, 15 Jahre nicht mehr da hinten. Okay. Also das war damals schon, war da schon das Dach komplett weg und so. Okay. Also müssen wir mal gucken gehen. Also ich weiß auch noch, dass wir als Kinder mal in solchen Dingern rumgehüpft sind, aber das ist mittlerweile das, was ich kenne, das ist weggerissen, wo wir mal drin waren als Kinder. Bei Hollebakes. Nee, keine Ahnung. Keine Ahnung. beim Rad der Fliesen, Tischbesitzer beim ehemaligen. Der Blick. Okay, da müssen wir nachher mal auf. Das war einfach nur ein Gag jetzt. Achso, okay. Ich habe ja jetzt an niemanden gedacht. Okay. Nee, da gibt's doch dieses Meme hier, der Rad der Fliesentischbesitzer ist. Ist empört, ja. Zentralrad. Zentralrad, nicht nur der Rad, ja. So viel Zeit muss sein, Peter. Zentralrad. Wieder falsch zitiert. Ah, Scheißdreck. Fuck. Nee, ey, Leute, macht das mal. Leute. Also wer Bock auf sowas hat, wenn es mal schmutzig ist und ein bisschen rustikale Einrichtung. Zieht euch ein bisschen gebrauchte Klamotten an. Am besten ohne Loch im Schritt. Ja. Und nehmt euch was zu futtern mit, was zu trinken. Eine kleine Sani-Tasche. Und dann geht's los. Und wichtig, immer aufpassen, wo ihr hintretet. Genau. Das ist manchmal auch nicht ohne. Da waren schon ein paar Löcher, ey. Auf jeden Fall. Ja, also passt auf jeden Fall und macht's nicht alleine. Das ist ganz wichtig. Also, ja, und das nächste Ding war ja, ist schön, dass man das nicht alleine gemacht hat, gell? Ja. Aber da hinten war kein Netz. Null. Nada. Oh ja. Niente. Wir hatten null Empfang, ja. Das wäre ein einziges Mal. Und das wäre eine Nummer geworden, ja. Selbst wenn man zu zweit ist, stell dir mal vor, du stürzt wirklich irgendwo runter und stößt dir einen Kopf an. Mhm. Egal wer es ist. Ich denke, der eine kann den anderen nicht tragen. Nee. So. Normalerweise musst du sowas zu dritt machen eigentlich, gell? Dass einer dann mit da bleiben kann, ja, und eine andere Hilfe holen kann sozusagen. Kommt die Polizei und fragt, was machen sie? Ja. Ja, nee, also da muss ich schon echt sagen, also das war... Das war selbst das finde ich ein bisschen grenzwertig, muss ich sagen. Wenn da wirklich was passiert wäre, wäre es halt wirklich gearscht gewesen. Mm, ja, das stimmt. Und dann nur noch fahren wir nur Führerschein, Herr Stolze. Ja, ich habe mein Portemonnaie heute vergessen, Leute. Ich kann es zugeben. Ja, shit happens, ne? Mm, ja, kommt ja halt vor. Ja. Passiert. Passiert. Scusi. Scusi. Ja, also macht's am besten zu dritt. Ja. Macht's am besten zu dritt. Besten zu dritt. Nehmt euch was zu trinken mit, was zu essen. Genau. Guckt auf, wo ihr hintretet. Guckt auf, wo ihr hintretet, ja. Und ja, passt aufeinander auf. Es ist einfach immer wieder, also ich muss sagen, jedes Ding, was ich bisher gemacht habe, war irgendwie immer ein geiles Erlebnis, weil du es eben einfach in der Gruppe gemacht hast. In der Gruppe macht es einfach noch mehr Spaß. Ja. Es ist einfach geil. Einfach cool. Stark. Also vielen Dank, Peter, für diese super interessante Erfahrung. Ja, gerne. Gerne. Schön, dass du mitgezogen hast. Weil? Ja, hätte ja auch sein können, dass du sagst, was, schon wieder so weit fahren? Och. Und dass du sagst, oh nee, zu viel Spinnen. Nee, keine Ahnung. Nee, alles gut. Das ist ja nicht für jeden was, sag ich mal, sowas. Gell? Das ist ja schon... Was, solche Lost Places? Ist ja schon was Spezielles, denke ich. Ja, ich war froh, dass es so ein wirklich aktuellerer Bau war. Wenn du da so irgendwo hier bei Berlin, Brandenburg, hier so irgendein ehemaliges Sanatorium kommst, wo da noch irgendwelche Betten drinne stehen und so ein Scheiß und irgendwelche Arztsäle. Also das ist dann nochmal was anderes. So. Also das ist nochmal eine ganz andere Seite von gruselig. Aber ich stelle mich solchen Dingen eben auch gerne, gell? Also ich guck mir das gerne an und mache da mal mit und das ist ja bereichert einen, ja, entgegen. Also ist ja Quatsch, es kommt ja jetzt nicht der Axtmörder um die Ecke, ja. Also es ist ja einfach Quatsch. So. Ja, klar. So, man hat ja auch gesehen in der Einrichtung, wo wir jetzt waren, dass es so typisch ist, dass dann Kinder auch oder Jugendliche da drin spielen. Gell? Das ist eben einfach ein Spielplatz. Also. Nicht offiziell, aber als Kind, Jugendlicher nimmt man das anders wahr. Gell? Ja. Denkt sich, geil, hier kann ich machen, was ich will. Interessiert keinen. Na klar, da ist man durch solche Häuser durch und das war ein Abenteuer und da hat man ist da auch versaut durchs Erwachsenwerden, denke ich. So durch diese, durch Filme und durch vielleicht auch irgendwelchen schlechten Erlebnisse, die da unterschwellig, keine Ahnung, mitspielen. Aber dazu später mehr am Psychologie-Podcast. Aber wir haben auf jeden Fall schön aufeinander geachtet. Das hat mir gut gefallen. Das war so schön, einfach so immer gucken, dass der andere nicht einen Fehltritt macht oder sowas. Hand in Hand, hier, ich leuchte dir und das und dies und pass auf links. Und ja, da sagt man, ich bin da auch so, ich sag da lieber mal Ersatz mehr, auch wenn ich da jemanden auf den Sack gehe. Ja, nee, ist auch so. Aber richtig. Hauptsache, dem Menschen passiert nichts. Switchen, ja. Die Waschbecken-Story haben wir noch gar nicht fertig gemacht. Da habe ich noch vorhin gesagt, später dazu mehr. Das war, als wir bei den beiden, war es bei den Feinden oder war das unten? Ja, das war noch am Anfang. Das war noch am Anfang, ja. Also war das bei den freundlichen Quartieren sozusagen. Genau, bei den Freunden. Das war quasi das Zimmer von Jeanette und ihren drei Freundinnen oder Freunden, wie es so aussah. Und da haben wir dann so ein bisschen alles untersucht und ich habe immer ganz besonders so die Waschbecken untersucht und alles. Und irgendwann merke ich so das eine Waschbecken. In der Zeit ist Robert um die Ecke gegangen, hat was anderes geguckt. Und ich merke so das eine Waschbecken, ach, das wackelt ja ein bisschen, das scheint ja lose zu sein. Und heb das so an und nehme einfach das Waschbecken ab von der Wand. Und komm so ganz locker um die Ecke gelaufen. Für mich war es schon wieder Normalität, dass das Waschbecken abgeht und Robert guckt. Ich komme um die Ecke und der Peter stellt gerade das Waschbecken auf den Boden ab. Er sieht einfach nur, wie ich das Waschbecken gerade da hinten auf den Tisch stelle. Da hast du dir auch gedacht, der Stolze, gell? Das ist eine richtige Maschine, der Typ, ey. Das macht der schon wieder. Einfach mal das Waschbecken demontiert. Und ich muss mal sagen, ich bin froh, dass ich heute Kinder zerschorbst hat. Das stimmt, ja. Wir sind gut davon weg. Wir kommen mal kurz angepeitscht. Da muss ich auch noch mal drüber lachen, über das Zerschorbsen. Ja. Das habe ich gleich vorher noch nie gesagt. Zerschorbst. Ich kann mich nicht entsinnen, dass ich es jemals gesagt habe. Also Leute, hört euch nochmal die letzte Folge an. Da wisst ihr, was zerschorbst heißt. Furchtbar. Ey, unnormal. Alles war richtig toll. Die Waschbecken-Story ist wirklich gut. Die ist wirklich gut. Das Waschbecken. Ja. Nicht mehr die Wanne, das Waschbecken ab jetzt. Was ich noch sagen wollte, man glaubt gar nicht, wie ein geschlossene Türen beunruhigen. Auf jeden Fall. So, dieser Moment, wenn... Alter, die Katze. Der Moment, wenn du die Tür aufmachst, der ist immer merkwürdig. Auf jeden Fall. Das finde ich merkwürdig. Das stimmt, ja. Also, das hast du bei mir vorhin bestimmt auch mitbekommen. Bei der Innentür, bei der einen Tür, die ich so von außen aufgemacht habe, dass ich die so ganz langsam aufgestoßen habe. Ja. Und so langsam reingeleuchtet habe, so nicht nach dem Motto, nicht, dass da inner steht oder man weiß ja nicht, was dahinter ist, gell. Also, man ist da, wobei ich dann also noch. Ich glaube, wenn du da irgendwo in so eine Ecke eine Puppe stellst. Ja. Da bist du gefickt. Ja, auf jeden Fall. Ey, da bist du im Arsch. Ich sag nur Lucky Luke. Ja. Lucky Luke hat schon gereicht, Leute. Oder diese Mauerreste, wo ich da auch auf einmal stehen geblieben bin und hab gesagt, oh, scheiße, eine Silhouette. Ja. Da hast du schon recht, ja. Da hat man echt Glück, dass nicht so ein richtiger, extremer Keller dabei war, der richtig unterirdisch war. Das ist nochmal eine andere Nummer. Auch so vom Geruch her. Ja. Ja, es ist doch alles modrig und so. Aber es war, die Location war echt verhältnismäßig, also das habe ich selten so gesehen, dass die so, also die wirkte richtig aufgeräumt zum Teil. Also, stimmt, das hast du erzählt. Also ich habe kehrt hier immer regelmäßig. Ich habe häufiger so Haufen gesehen von Zeug. Also so häufiger richtig, Haufen. Ja, also geil. So richtig, als hätte da jemand immer mal das Zeug zusammengeschoben, so dass du da gut die Gänge entlang gehen kannst, nicht ständig auf Resten oder Scherben rumtrittst. So. Ja. Das war echt sauber. Stimmt, es war auch nicht so viel verschmiert. Klar war mal. Ist mäßig sauber war. Vor allen Dingen war mal ein Graffiti draußen, war mal ein recht großes. Und drinnen war noch mal eins. Mhm. Und dann halt diese rote Schrift, so, was ja von den Cashern jetzt gemacht wurde. Also von den Ownern gemacht wurde. Drinnen sah es eigentlich noch relativ human aus, eigentlich. Klar waren manche Toiletten zerdroschen und. Aber dass da einfach mal ein komplettes Waschbecken noch hängt, liegt, was Peter dann hochhebt, das ist eigentlich echt selten. So. Das war ja überraschend. Ja, also es war hochinteressant. Das war ein Erlebnis. Das sind so Sachen, die behältst im Kopf. Also es geht mir auch so mit anderen Sachen. Im Nachhinein wäre jetzt krass, wenn man rausfinden würde, da ist wirklich mal ein Kind umgekommen oder so. Das wäre natürlich heftig, beziehungsweise die ganzen Hintergründe nochmal recherchiert. Warum wurde? Also ich habe ja am Anfang, habe ich ja gesagt, ein bisschen gehofft, dass man da auch ein bisschen auf die Historie des Hauses so ein bisschen eingeht, weil was wir uns jetzt herleiten konnten oder ich mir zumindest herleiten konnte, war, es war viel Holz vertäfelt. So, man hat richtig noch, gut, weil ich auch gerade baue, sehe ich das einfach. Da waren ja viel so mit Klammern, wo die Hölzer drin sind, an Holz und drunter war die Originaltapete aus der DDR. Und deswegen war mir eigentlich klar, dass es länger auf war, das Ding, und dass es auch bis nach der Wende offen war. Und wir haben ja dann die Bestätigung gefunden mit der Zeitung von 2005. Ich vermute mal, dass sie da halt wirklich, wo die da drinnen liegt, seit die im Betrieb ist. Ich denke nicht, dass jemand mit einer Zeitung in eine Ruine geht und die dort reinlegt. So, das halte ich für unwahrscheinlich. Und da sieht man, es war wahrscheinlich dann auch noch eine Weile geöffnet. So, also es wurde auch renoviert. Vieles war auch noch recht alt. So die Bäder, die waren fast Originalzustand zum Beispiel. Ja. So, und manche hatten so eine 90er Jahre Fliesung. Aber naja, das ist halt so. Man könnte sich auch vorstellen, dass unten in dem Saal, wo dann die Toiletten waren, könnte man sich fast vorstellen, dass da eine Disse war. Weißt du wie? Jo. Stimmt, ja. Ja. Das sah wirklich so aus. Das sah so ein bisschen, hatte so ein bisschen dann diese so Jugendclub-Disco-mäßig war das dann für mich. Stimmt, ja. Auf jeden Fall interessant. Also ich finde es immer wieder interessant, solche Örtlichkeiten dann zu sehen, zu überlegen, was war hier, was war da. Was haben die hier wohl früher gemacht? Welche Funktion hatte dieser Raum so? Das ist immer. Das ist wahr. Oder warum sieht der jetzt anders aus? Warum hat er eine andere Vertäfelung? Was war da der Grund dafür? Ne? Es ist super. So eine komische Vertäfelung mit Spiegeln drin. Das war merkwürdig. Das war echt hässlich. Das habe ich so noch nie gesehen. Alter, das habe ich auch noch nie gesehen. Das habe ich noch nie gesehen. Krass. Ja, Leute, ey, Eindrücke voller Eindrücke und Eindrücke im Kopf. Diese Vertäfelung, die sah aus wie Fliesen an der Wand. Genau. Und die Fugen waren aber Spiegel. Genau, die Fugen was? Waren Spiegel. Hä? So müsst ihr das vorstellen. Also wirklich, ohne Scheiß, so sah das aus. So was Hässliches, ey, hab ich noch nie gesehen. Was soll, gell? Ja. Aber das war cool genutzt für... Also es war trotzdem cool, irgendwie diesen Raum zu sehen, dass das sowas gibt überhaupt. So. Aber ich muss sagen, das coolste Rätsel, also die coolste Rätselslösung fand ich eigentlich wirklich, auch wenn die nicht funktioniert hat, fand ich den Heizungsraum. Fand ich am besten. Was jetzt mit dem? Das Barometer fand ich einfach am besten. Das Barometer. Mhm. Weil das ist einfach gut aufgepasst, gut sich die Location angeguckt. Und okay, ich habe hier was, damit könnte ich arbeiten. So, und das ist einfach, recht, ja. Ich arbeite jetzt mit was da ist. Ist halt schade, dass dann das Rätsel nicht funktioniert hat im Endeffekt. Aber sonst war das eigentlich so mit das Beste, fand ich eigentlich. Ja, im Prinzip haben sie auch alles genutzt. Den Brunnen hätte man wirklich noch nutzen können. Das war das Einzige, wo ich so dachte, das haben sie vielleicht ein bisschen liegen lassen. Das stimmt, ja. Der hätte noch mitgekonnt. Aber sonst eigentlich... Sonst haben sie eigentlich so gut wie alles genutzt. Klar, ja, mit dem Barometer, das war echt geil. Boah. Ich muss auch sagen, nach wie vor, diese Kleiderstange war irgendwie auch geil. Ja, stimmt. diese Kleiderbügelstange. Ja. Das war eine geile Idee. Ich erinnere mich. Und stark war aber auch dieses Fenster einfach unten in der Essensausgabe. Das fand ich eine das coole Idee. Das war auch gut, ja. Dass du einfach dieses Fenster runterziehen musstest, was eben so im Endeffekt an so Gegengewichten befestigt war. Also das hat wirklich noch funktioniert. Dass das wieder hochgezogen wurde, wenn du das losgelassen hast. Ja. Das musst man richtig runterziehen. Dann musstest du trotzdem noch auf die Ausgabetheke draufsteigen, dass du überhaupt oben drauf gucken konntest auf den Rahmen von dem Fenster. So, also das war eine geile Idee. Dass ich das auch nicht gesehen habe beim ersten Mal gucken, ey. Ja, manchmal hast du richtig bescheuert, ey. Auf jeden Fall war das, also für mich war das mit dem Barometer richtig geil. Das fand ich richtig gut, ey. So richtig stark. Mhm. Ja, das ist schon, irgendwas macht das mit einem. Man kann es nicht definieren. Solche Lost Places machen was mit einem so, gefühlsmäßig. Schon interessant. Und dieser Moment, ey, wo wir da in dieses eingefallene Etwas hinten in dem Hügel geguckt haben. Und Peter so, Alter, liegt da einer? Alter, mir ist das Herz in der Hose gerutscht, mal für einen kurzen Moment, ey. Ja, das war ein kurzer Schockmoment auch für mich. Wir sind da auch nicht reingegangen, weil das sah so gruselig aus. Sah aus aber wie so eine Hobbit-Höhle. Ja, hast du dann gesehen, es waren irgendwelche Lumpen, also waren irgendwelches Zeug, aber trotzdem, ey, das war dieser Moment, ey, boah. Weil es auch so ein Albtraum ist von mir, so, ja, sowas mal zu finden, da hab ich keinen Bock drauf. Aber das haben wir ja auch schon mal thematisiert, es kommt ja auch immer wieder vor, dass jemand gefunden wird bei Geocaching. Ja, ist durchaus schon passiert, oder dass Drogenverstecke gefunden wurden. Ja. Aber Leichen auch schon, oder? Oder Leute sind auch schon umgekommen beim Geocachen, also. Das ist echt alles so eine Sache. Also da muss man echt immer so ein bisschen sich überlegen, was man macht. Ist wie der Segway-Erfinder, der beim Segway-Fahren gestorben ist. Echt? Ohne Scheiß. Der ist Segway gefahren, ist irgendwie eine Klippe runtergefallen. Ach du Scheiße. Der Erfinder des Segways. Hm. Ja, ohne Scheiß. Gott. Aber mittlerweile wird ja auch Geocaching auch gerne mal so für irgendwelche Krimis genutzt, habe ich festgestellt. Ich habe auch bei meinen Großeltern mal gesehen, dass die da irgendwie einen Krimi geguckt haben. Dann denk ich so, hey, was reden die da gerade? Und dann habe ich festgestellt, bei dem Krimi ging es um Geocaching. Ja. Und da hat der eine den anderen umgebracht, indem er einen neuen Geocache rausgebracht hat und hat ihn die Klippe runterstürzen lassen dabei, weißt du? Krass. Hat den quasi so angelegt, den Cache, dass er zu viel auf sein Gerät guckt und dabei die Klippe nicht sieht, so. Nach dem Motto, es war ein bisschen absurd, aber ich fand's irgendwie eine lustige Idee, so nach dem Motto, ich bringe einen Cache raus, um den anderen dahin zu locken. Krass. Gezielt und umzubringen. In die Mühle. Ja. Vielleicht hat er den runtergestoßen. Ich habe den Krimi nicht fertig geguckt, weil es mir irgendwann so blöd war. Ist ja auch nur vielleicht Käse. Hat er den auch nur an der Klippe gelockt und runtergeschmissen. Kann auch sein, dann geschubst. Dann so Leonidas-mäßig so. So nach dem von hinten weggelatscht. Die Polizei hat dann gemutmaßt, ja, der hat einfach zu viel auf sein Gerät geguckt. Und hat Water Police come straight from the underground. From the underwater ground. Das war auch geil. Das war stark. Ey. Leute, ich bedanke mich bei Peter für den schönen Tag. Ich bedanke mich bei und dir. Und die schöne Nacht. Und den schönen Abend. Vielen Dank, Peter, das war wieder richtig lustig. Ich danke dir für den ein oder anderen Ohrwurm, was Lordi betrifft. Leute, Lordi. Und das, more to come, meine Damen und Herren. Auf jeden Fall. Jo, damit verabschiede ich mich. Immer more to come. Heidi ho. Macht's gut, bis zum nächsten Mal und geocachen.